Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Folge Nummer 47, Entschuldigung, im Januar 2013. Ich bin Joke. Hallo. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marleen. Wir trinken nichts. Wasser. Ich trinke Wasser. Doch, und gleich Tee. Tee. Und ich esse Bonbon. Und ich habe die schönste Tasse von allen. Jawohl. Ist gar nicht. Doch, ich habe da so einen niedlichen Totenkopf drauf. Auf jeden Fall, wir werden dann energiespendenden Tee trinken. Oh. Ja. Das ist wichtig. Ja, den werden wir nämlich brauchen. Den werden wir brauchen. Und wie heißt der? Es ist ein Mashup. Ein Mashup? Oh, es ist ein Tee-Mashup. Das ist ja schon so ein, fast, naja, wo ist ja kein Mensch, das ist mehr so ein, ist es vielleicht auch so ein Featuring irgendwie? Jojo, Energietee Featuring, Sanctity, nee, Sanctify, Goldene Mitte. Energietee Featuring Goldene Mitte. Was ein hervorragender Bogen ist zum ganz Ende der Sendung. Also verabschieden wir uns damit für dieses, nein, das stimmt für nicht. Dieses Jahr. Nein. Ich wollte nur schon mal teasen, weil wir am Ende der Sendung so ein kleines, so ein großartiges Musikschmankerl haben. Und ich ganz, ganz happy bin darüber. Aber was nämlich auch ein Featuring ist. Aber der Tee wie die Musik. Genau. Und jetzt Content. Ja. Ja, das passt ja auch total gut. Ich wollte noch ein Stößchen loswerden. Stimmt. An E. Die Person, die mich im Glitzer angesprochen hat an Silvester, was mich sehr gefreut hat. Stößchen. Ja, Stößchen. Ja, Stößchen. Ja. Content. Content. Jetzt haben wir ja die letzte Folge schon ordentlich, also ich habe zumindest ordentlich gewartet, geschimpft, die letzte Folge. Und es wird heute auch erstmal so weitergehen. Mhm. Dachte schon mal so als Vorwarnung, wenn ihr jetzt, wenn euch jetzt nach, ach, ich hätte jetzt gerne so eine total positiv, flauschige. Das knistert ganz. Entschuldigung. Podcast. Das ist alles, das gehört dazu. Das ist jetzt, das ist eine Untermalung von meiner okay. Rede, dass es knistert. Das sind schon die Energien, die sich jetzt wieder aufladen. Ja, ja. Verstehe. Du brauchst es aber nicht extra machen, sonst wird es so ganz natürlich kommen. Gut. Ganz natürlich. Kleines Scherz. Naja. Genau, also ich dachte, es ist vielleicht ganz nett zu sagen, okay, wir werden auch in dieser Folge etwas motzen und wenn euch gerade nach mehr so flauschigen Content zumute ist, dann lohnt sich vielleicht eher eine andere Folge. Flauschen können wir nicht heute. Aber nichtsdestotrotz sind da auch positive Dinge drin, weil wir uns nämlich auch damit zu beschäftigen, auch mal Nein zu irgendwelchen Projekten zu sagen oder sozusagen auch so Selbstschutzstrategien bei Themen wie politisches Zusammenarbeiten zu finden oder zu suchen. Und ja, also das finde ich, läuft ja als Subtext durchaus noch mit. So viel des pauschalen Vorblablas. Vielleicht historisch einmal anfangen. Also ganz grob, worum es heute gehen wird. Warum wir aufpassen müssen, in heterodominierten Projekten mitzuarbeiten. So ungefähr. Ja. Ja. Das ist die grobe Richtung. Ja, ich würde vielleicht auch noch allgemeiner sagen, warum es uns manchmal nicht gut tut oder sowas. Oder was uns daran nicht gut tut. Wie ich gerade schon ansetzte zu sagen, habe ich mir eine Mandarine in den Mund gesteckt. Na toll. Das kann man mitessen. Steff ruppelt an einem Bonbon rum. Fasziniert. Was ist das? Esspapier. Steff leckt an einem Bonbonpapier. Ist ab im Mund. Zack. Bonbon und nicht not long Papier. Talk, head and neck. Zack, zack. Stößchen an A. Punkt. Weiß ich gar nicht, ob sie uns gerade hört. Okay. Danke. Steff hat es jetzt so gut geschickt. Und, es schmeckt nach? Ich habe noch nicht. Rede doch einfach. Okay. Also, wie ich eben schon mal dreimal ansetze zu sagen, ich würde es etwas allgemeiner formulieren, warum oder die Auseinandersetzung ist so ein bisschen dieses, an welcher Stelle lohnt es sich eigentlich auch mal vordergründig vielleicht naheliegende Allianzen nicht einzugehen oder Verbindungen irgendwie einzugehen. Mhm. So. Ja. Mhm. Politisch, natürlich. Ja, alles immer politisch hier. Alles ihr Berufsjugendlichen. Bitte? Das, ist schon das war jetzt schon vorgegriffen. Mhm. Es wird aufgelöst. Mhm. Mhm. Das Ganze dreht sich um einen Exposé-Text. Also es wird sich irgendwie relativ stark um einen Exposé-Text drehen, diese Folge, den ich nicht nochmal gelesen habe, aber irgendwann schon mal gelesen habe, weil ich mich nämlich um die großartige Musik gekümmert habe. Mhm. Aber vielleicht, Jucke, möchtest du ein kleines historisches Abrisschen machen? Nee, Steph hatte ja schon angefangen. Nee, ich wollte das, das war gar kein Anfang, sondern es war eher eine Überleitung, ob das jemand anderes machen wollen würde. Gar nicht, dass ich das jetzt erzählen möchte. Also ich habe nämlich zum Beispiel nicht im Kopf, wann sozusagen der Erstkontakt hergestellt wurde. Wir haben an Halter Scheitern. Vor Monaten. Ja, wir haben, was weiß ich, lass es irgendwie sowas wie Oktober, November gewesen sein, eine Mail bekommen an Halter Scheitern und wurden eben gefragt, ob wir Interesse hätten, an einem Reader mitzuschreiben oder einen Artikel oder irgendeinen Beitrag beizusteuern mit der Grobüberschrift Reproduktion und Pop. Also Popmusik. Genau. Das hat schon häufiger mal zu interessanten Verwirrungen geführt. Echt? Ja. Was könnte denn noch Pop sein? Viele Leute haben an Sex gedacht dabei. In Poppen, oder was? Ja. Okay. Deshalb, das ist eine nicht, interessante Sozialisation dann, dass man unter Pop nichts aber es ist versteht. Also ich hätte ja eher Popkultur im Allgemeiner gedacht, weil ja. Bezug genommen wurde auf unsere Doppelfolge zum Thema Kindermedien. Mhm. Also das war so der Aufhänger, warum wir überhaupt angeschrieben wurden. Also hier Podcast und dann hatten wir ja diese Doppelfolgen zum Thema Kindermedien. Ja. Das ist noch ein bisschen komplexer gewesen. Ne? Ja. Also es gibt diesen Sammelband zur Reproduktion und Pop und wir wurden empfohlen, dass wir möglicherweise passende AutorInnen sein könnten für einen Beitrag. Und die Anfrage war relativ konkret, ob wir uns nicht vorstellen können, was zu Kinderliedern zu machen, mhm. interessanterweise. Ja. Und hingewiesen wurde dann auf so ein paar KünstlerInnen, die gerade so versuchen, nicht-istische Kinderlieder zu schreiben oder so. Also irgendwie sowas, ne? Nicht unbedingt nicht-istische, sondern einfach alternative. Oder alternative, genau. Entschuldigung, muss man ja vorsichtig sein jetzt mit den ganzen Begriffen. Hier in diesem Kontext jetzt, weil das ja gerade dumm darum auch geht, ne? Genau, also es ging nicht um istische, sondern Alternative, was auch immer dann die Alternative ist. Mhm. Genau, das war, glaube ich, die erste E-Mail, die wir bekommen haben. Da ging es um, wollt ihr nicht irgendwie was zum Thema alternative Kinderlieder schreiben? Mhm. Und dann noch der Hinweis, ich weiß nur noch, Bernadette Lahengst war irgendwie eine Person, auf die da hingewiesen wurde. Genau, und hier ist das Exposé angehängt und bis Ende des Jahres sollte irgendwas fertig sein, wenn ich das richtig... Bis Januar. Oder bis Januar oder so. Ja. Also so Zeitplan. Ja. Ja, das war genau. Schon so mit dem Gefühl von, ach, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. War schon damals. Mhm. Also es war schon so, dass die HerausgeberInnen sich auf diesen Vorschlag hin offensichtlich unseren Podcast angehört haben. Genau. Und zwar auch diese Folge zu Kindermedien, die wir mal irgendwann gemacht haben. Offensichtlich. Denn darauf haben sie Bezug genommen. Ich weiß noch, dass ich diese E-Mail gelesen habe und irgendwie dachte, was für ein arroganter Ton. Das weiß ich noch, dass ich das. Es war so das allererste, der erste Gedanke, den ich so hatte, war so, Weil das war so, ja, wenn ihr da jetzt irgendwie noch was, wenn ihr da jetzt mitmachen wollt, dann solltet ihr irgendwie bis dann und dann irgendwie Bescheid sagen und so. Also es war so, als wenn wir da jetzt so honored sein müssten, dass wir da jetzt. Also das war so mein Gedanke, so irgendwie, dass an mich herangetragen wird. Ich müsste da jetzt irgendwie so mich geehrt fühlen. Dass ich da jetzt so angefragt werde, oder es war so ein total fordernder, wie ich finde, also ich weiß noch, dass ich, bevor noch irgendeine politischer Gedanke bei mir aufgetaucht ist, war so mein erstes Gefühl erstmal so, boah, das ist eine ganz schön arrogante E-Mail, die ja gerade an uns, also wir kriegen öfter mal irgendwelche Anfragen, auch relativ zeitgleich, ist doch so, relativ zeitgleich kam ja auch noch die Anfrage von, zu kritisch lesen? Von kritisch lesen, genau, das ist so ein Online-Magazin, mit der Anfrage, ob wir, War das ein Buch oder ein konkretes Buch? Ging es tatsächlich? Ein Buch rezensieren? Gerne unser Haus, weil ich glaube ich darüber schon mal erzählt habe. Genau. Also da gab es auch eine Rezensionsanfrage relativ konkret und so. Und da war schon echt ein ganz anderer Ton angeschlagen, einfach auch in dieser Mail. So, also das weiß ich noch, dass ich damals, das muss so im Herbst gewesen sein. Können da ja mal was verlinken jetzt, ne? Ja, an der Stelle. Ja, öffentlich. Genau. Haben wir gemacht. Also Joko hat es gemacht. Ja. Joko hat es gemacht. Jawohl. Ja, es war ganz lustig, weil halt uns relativ zeitgleich diese zwei Anfragen erreicht haben und damit relativ gut vergleichbar waren. Damit gehen hier auch Props an die kritisch Lesen raus, ne? Dass sie einfach eine sehr klare, nette Anfrage geschrieben haben. Ich fand es ja lustigerweise gar nicht so. Entschuldigung, der Bonbon. Ich erinnere mich an die Diskussion. Ich fand gar nicht, dass diese Mail so super unfreundlich war. Ich fand die so okay. Was wir irgendwie hatten, war, dass da schon mal gar nicht irgendwas zur Bezahlung drin stand, ne? Stimmt. Also nirgendwo stand irgendwas zu irgendeiner Bezahlung, während zum Beispiel bei dieser kritisch Lesen einfach explizit drin stand, dass es keine Bezahlung gibt. Was natürlich immer noch schade ist, aber zumindest weiß man dann, worauf man sich einlässt, wenn man zusagt oder absagt. Bei der Reproduktion im Pop stand einfach gar nichts. Was wahrscheinlich bei mir auch nochmal so dieses Gefühl von, ich habe mich jetzt gefälligst geehrt zu fühlen, dass ich angefragt werde, wahrscheinlich nochmal so verstärkt hat. Also ich finde es schon, nett angefragt zu werden. Ich finde, es ist schon ein nettes Gefühl. Also ich finde schon, dass es eine Ehrung ist, wenn Leute vorgeschlagen werden oder darauf kommen, dass ich jetzt offensichtlich ein guter Teil eines Buches bin. Ja. Ich finde, das ist ja schon eine Einladung und auch so eine Zusage so hier, ich finde, du kannst gut was dazu beitragen. Ich finde, das ist schon... Wenn es halt, also solange es ernsthaft ist. Genau. Ich glaube, so dieses, es gibt es halt dann so ein schmaler Grat zwischen, okay, ihr habt keine Ahnung, was ich oder was wir machen. Ihr habt einen Hauch von einer Ahnung, weil ich das vielleicht erklärt wurde, was ich oder was wir machen. Oder ihr habt Ahnung von dem, was wir machen, weil ihr habt euch schon mal irgendwie damit auseinandergesetzt und ihr habt irgendwie dann das gute Gefühl, ey, das würde total gut passen, das könnte uns Spaß machen. So, also so irgendwie so ein, da gibt es ja verschiedenste Abstufungen davon. Mhm. Und bei der Anfrage war ich mir zum Beispiel nicht sicher, was sie sich dann tatsächlich so angehört haben oder ob ihnen auch nur erzählt wurde, dass es sozusagen eine Folge gab, in denen das und das besprochen wurde. Und so, also ist ja manchmal auch nicht, nicht einzuschätzen. Ja, genau. Also ich weiß nicht mehr, warum es so war, aber es ist grundsätzlich, würde ich dir, Joko, auch auf jeden Fall zustimmen, dass es ja eigentlich erstmal total schön ist, wenn das, was wir machen, irgendwie in irgendeiner Form Anerkennung findet in Form von habt ihr nicht Lust, irgendwas beizutragen? Wir machen da gerade was. Aber aus irgendwelchen Gründen, und es könnte ja sein, dass diese Gründe irgendwie dann auch schon da drin stecken in diesem ganzen, also in die ganze Art sozusagen, die da, also ne, die Strategien, die da gefahren wurden und werden. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich wollte auch, ne, warum es an der Stelle bei mir eher so ein also es hat wirklich sowas ausgelöst von, also abgesehen davon, dass ich die Falscheste von uns dreien bin, sowas zu produzieren, aber bei dieser anderen Anfrage hatte ich das ja nicht, dieses Gefühl von, was ist denn das für ein Ton, in dem hier irgendwas von mir gefordert wird. So, und ich hatte halt wirklich das Gefühl, das ist so dieses, ja, wenn ihr, ne, wollt ihr, oder ne, also so, wenn ihr wollt, dann, wenn ihr mitmacht, wenn ihr das jetzt noch machen wollt, dann müsst ihr jetzt aber bis dann und dann irgendwie mal Bescheid sagen und so, und hier ist das Exposé. Also wahrscheinlich, vielleicht hat mir tatsächlich ein, wir würden uns freuen, wenn ihr irgendwie was beitragen würdet oder so. Oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Also, ich glaube, das stand da aber drin. Ich muss die Mail raussuchen, um das irgendwie nochmal nachvollziehen zu können. Ist aber auch egal. Ich will da jetzt mich auch nicht festnageln auf irgendwelche Formulierungen, die es vielleicht gewesen sind, sondern einfach nur, wollte ja eigentlich auch nur erzählen, dass ich, bevor irgendwas anderes passiert ist, ich einfach von dieser Mail aus irgendwelchen Gründen mich nicht positiv, also eben nicht irgendwie davon geschmeichelt war oder so. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich das Exposé dann zu dem Zeitpunkt schon gelesen habe. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das erste Mal gelesen hatte. Wir können ja einmal so einen ganz kurzen Abriss vielleicht bis heute machen. Das ist einmal so ein Ablauf irgendwie, wo wir jetzt gerade stehen oder sitzen. Was dann geschah? Genau, also so einen Monat später ungefähr kam halt nochmal eine Mail. mit irgendwie so nochmal ähnlichem Anfragetext. Hinzugefügt waren dann schon mal die ersten Zusagen von Leuten, die da drin einen Text beitragen werden. Quasi so übliche Verdächtige zu dem Thema irgendwie Elternschaft, politisch aktiv sein, Popkultur, so um jetzt mal so ganz grob, ganz schnell, weil das hat mir ja noch gar nicht gesagt, das Thema abzustecken. Und mit nochmal dem Exposé beigefügt. Ich glaube, spätestens dann habe ich mir das auch durchgelesen. Und es war halt eben, aus verschiedenen Gründen war schon klar, dass wir da jetzt zu dritt nichts machen werden, nichts zu schreiben werden. Also zum Beispiel, weil ich so Texte schreiben ganz schlimm finde. Ja, und weil ich gerade nicht für mir keine Projekte vornehme, keine neuen. Und ja, und du, Joko, hattest ja dann überlebt. Erstmal. Und dann sind wir eben über dieses Exposé gestolpert, hatten da verschiedenste massive Kritikpunkte dran. Willst du dann sonst weiter erzählen, Joko? Ich würde ungern so, dass deine Beweggründe irgendwie jetzt erzählen, warum du was gemacht hast. Also das Exposé zur... Moment, ich muss mal ganz kurz runterschauen. Wir sind hier ein sehr aktiver, interaktiver Podcast. Vielleicht könntest du ja auch im Rückweg die Teekanne mitbringen. Ja, das ist gut. Dann trinken wir nämlich nicht mehr nichts, sondern... Ich trinke Wasser. Was war das? Glückstee? Nein, Energietee. Featuring Goldene Mitte. Mhm. Was haben wir denn hier für Lebensweisheiten? Nein, ich will keine Lebensweisheiten. Sei guten Mutes, stand da. Dein Telefon hat gebrummelt. Ich weiß nicht, war meins, glaube ich. Ob das so sinnvoll ist, wenn es neben dem Rechner Das stimmt. Bringt. Und du hast wahrscheinlich die gleiche Nachricht bekommen wie ich. Ja? Ja? Okay. Kümmerst dich drum? Ich habe jetzt eine Nachricht gerade geschrieben. Der Hammer. Transparenz. Also ich finde es eher aufregend, weil ich nicht weiß, worum es geht. Es ging um den Fernbesuch, der gefragt hat, ob wir schon fertig sind. Dabei haben wir gerade erst angefangen. Unser Besuch. Ja, genau. Also ich weiß, dass ich beim ersten Mal in dieses Exposé gucken nicht besonders weit gekommen bin, weil es mich super geärgert hat, dieses Exposé. Und da habe ich dann das erste Mal so richtig so ein Gefühl entwickelt von, Alter, was geht hier eigentlich? Dieses Exposé geht ganz offensichtlich sehr an unserer Lebensrealität vorbei. Ganz offensichtlich sind diejenigen, die das Exposé geschrieben haben, nicht so ganz damit vertraut, was wir so machen. Oder vielleicht auch überhaupt nicht damit vertraut. Und es ist schon so ein bisschen komisch, warum wir eigentlich angefragt wurden. Weil wir offensichtlich nicht da reinpassen. Ich habe dann so Sachen gemacht, wie ich habe mir zum Beispiel angeguckt, wer aus dieser Liste, die uns geschickt wurde, an AutorInnen oder Blogs oder so, also Gemeinschaftsprojekten, die schon zugesagt haben. Das habe ich mir mal alles angeguckt, oberflächlich. Vieles von dem hat mir erstmal nichts gesagt. Und bei mir ist dann so schon so ein Gefühl entstanden von, okay, ich würde da gerne zumindest mal was zurückschreiben, weil es ja jetzt schon das zweite Mal war, dass sie uns angeschrieben haben, also es nochmal wiederholt haben. Ich hatte das Gefühl, es wäre okay, da auch mal drauf zu antworten, aber wie? Und ich konnte mir vorstellen, was zu schreiben, aber nur was Kritisches, was sich mit diesem ganz offensichtlich sehr schief hängenden Verhältnis zwischen Sammelbandziel oder Sammelbandinhalt und unseren Inhalten hier beschäftigt. Und als ich dann beschlossen habe, dass ich da auf jeden Fall mal eine Antwort hinschreiben möchte, habe ich mir dieses Exposé nochmal genauer durchgelesen, um auch zu wissen, worauf ich antworte. Und es ist einfach super normativ, es ist super heteronormativ, es dreht sich um Elternschaft in der Linken, zwischen vermutlich irgendwie Zweierpaaren mit Vater und Mutter, wenn die Mutter dann schwanger ist und so weiter. Also es geht um biologische Elternschaft, ne? Ganz doll, genau. wie man so damit umgeht, wie man dann so in der Szene damit umgeht. Also einfach so komplett an unserer Lebensrealität vorbei. Es kommt nicht einmal schullesbisch oder homo drin vor. Queer wird nur benutzt, um sich davon abzugrenzen, weil queer offensichtlich bisher nichts geschafft hat, zum Thema Elternschaft zu produzieren. Genauso Feminismus ist auch irgendwie, wird reduziert auf den Emma-Feminismus, der es irgendwie nicht geschafft hat, irgendwas Positives dazu zu schaffen oder so, eher rückschrittlich ist. Da können wir ja auch später nochmal genauer darauf eingehen, was da so passiert in diesem Exposé. Und da war das dann so, dass ich dachte, es ist einfach so frech, uns mit diesem Exposé anzuschreiben, weil es einfach irgendwie so ein, ja, da, das ist halt so ein Gefühl von, ja, da gibt es so diese Leute und die können ja auch was schreiben und die schreiben wir mal an. Und keine Ahnung, was die so machen, schreiben wir sie einfach mal an. Und das war irgendwie, bei mir war das so ein Gefühl von, ey, das geht einfach gar nicht. Also es ist so an unserer Lebensrealität vorbei und es ist so, das ist so ein Zeichen von Dominanz, uns das zu schicken. Und so habe ich dann halt auch geantwortet. Also ich habe denen eine E-Mail geschrieben und habe das kritisiert, was da in diesem Exposé passiert. So ungefähr etwas genauer ausgerückt, die Punkte, die ich eben schon genannt habe. Habe dann nochmal dazu geschrieben, dass sie uns damit ganz schön krass ausschließen aus ihrem Exposé an so Lebensrealität. Dass ich das ganz schön krass finde, dass sie uns trotzdem fragen und das ziemlich frech finde eigentlich. Und habe ihnen also aufgezählt, so ein bisschen, was sie da an Ausschlüssen produzieren und was sie an Normativitäten eigentlich auch fortsetzen. Und habe ihnen dann noch angeboten, also ich habe ihnen geschrieben, dass ich keinen Text zu Kinderliedern schreiben werde, irgendwie, weil das einfach überhaupt nicht passt. Weil ich zum Beispiel nicht das Gefühl hatte, und das ging uns ja, glaube ich, allen so, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auch nur im Ansatz so mein queeres, feministisches Wissen zu diesem Sammelband produktiv beisteuern möchte, indem ich denen irgendwas beibringe oder sowas. Also indem ich denen irgendwie neue Umgangsweisen mit Kinderliedern anhand gebe oder sowas. Aber ich habe ihnen geschrieben, dass ich mir vorstellen kann, die Kritik, die ich in dieser Mail geschrieben habe, nochmal für den Sammelband auszuarbeiten. Und Lukas Unterlippe hat gerade schon wütend gezittert. Oh. Ja, es hat mich echt fertig gemacht. Ja. Also nur ist es ja irgendwie so, dass so wissenschaftliches Arbeiten oder so theoretische Texte, das ist ja schon ein bisschen mein Steckenpferd und da hänge ich ja doch mit sehr viel Herzblut drin. Und wenn ich dann, also das ist so schon so mein Gebiet, und wenn ich da dann so erwischt werde, so kalt erwischt werde, dann finde ich schon, dass das wehtut. Also es, was meinst du mit kalt erwischt? Wenn mir so Privilegien oder so Unwissen so knallhart irgendwie vor die Füße gesetzt werden, dann finde ich das krass. Wenn es dabei auch so ganz doll um meine Lebensrealität geht, dann finde ich das schon krass. Also das macht sehr viel mit mir irgendwie. Genau, und dann habe ich diese Mail abgeschickt, habe natürlich nichts wieder gehört. Das heißt natürlich. Also. Ja, ich war schon irgendwie, also ich hatte die abgeschickt, ich hatte erwartet, dass es entweder so eine Derailing-Antwort gibt, so, ah, so war es alles gar nicht gemeint, irgendwie, das wollten wir alles gar nicht ausschließen. Oder dass es halt irgendwie so, keine Ahnung, so, dann halt irgendwie gar nichts dazu gibt oder so. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, was dann passierte. Nachdem ich diese Mail abgeschickt habe, ein paar Tage später, habe ich von einem Freund eine Mail weitergeleitet bekommen, in dem die Herausgeber, in dieser Mail haben die HerausgeberInnen der Reproduktion und Pop, des Reproduktion und Pop-Sammelbandes, nach lesbischen, schwulen, transgender, queeren AutorInnen gesucht, mit Kindern, die auch nicht unbedingt deren eigene Kinder sein müssen. Dieses weitergeleitete Stück aus dieser E-Mail hatte so die Wortwahl drin, die ich in meiner Kritik benutzt hatte. Also es war einfach abgepinnt. Nicht direkt kopiert, aber halt einfach meine Wortwahl übernommen. Das konnte man relativ gut erkennen. Außer, was mich sehr, sehr verletzt hat, mit den von mir distanziert eingesetzten Anführungsstrichen bei Blutsverwandtschaft haben sie Abstand genommen und Blutsverwandtschaft einfach so unkommentiert in den Text gesetzt. Und das war, also das wurde mir so weitergeleitet dann. Und das war so der Moment, wo bei mir echt so... Mit der Frage, ob das was für uns wäre, lustigerweise. Ja, genau. Also es kam zurück, ja, also, zu uns mit so einem, wäre das nicht was für euch? Ja. So. Und das war so der Punkt, wo mir echt der Boden unter den Füßen weggegangen ist. Irgendwie war das einfach so, ich hatte das Gefühl, da ist so, keine Ahnung, es war so ein krasser, machtvoll, hierarchisch aufgeladener Moment. Das war total krass. Das war eine von diesen krassen Diskriminierungserfahrungen, würde ich sagen. Wo ich so in einem Punkt gemerkt habe, so, egal was ich mache, es wird gedreht, es wird gewendet und ich bin am Ende Verlierer. Das war total krass in dem Moment. Also, ich habe aus Versehen diese Mail auch noch abends gelesen und konnte nicht schlafen und so. Also es war schon echt krass, was diese Mail gemacht hat. Genau, ja. Deswegen ist halt unter anderem auch irgendwie so Podcast als unser Sandkasten, ja, den nochmal ein guter Ort, um da etwas sicherer auch drüber zu reden und sich dazu zu äußern, weil einfach dann erstmal wir das halt gut erstmal so hinstellen können. Ja. Was so. Also ich merke nach wie vor, dass das echt, man merkt es vermutlich auch, ich bin sehr emotional, wenn es um das Thema geht, irgendwie. Das nimmt mich schon ganz schön mit. Was danach noch passiert ist, ich war echt fertig. Ich habe so ein bisschen das nochmal erzählt im Freundinnenkreis und habe mir da noch so ein bisschen so, ja, Backup geholt irgendwie. Und habe dann an die HerausgeberInnen nochmal eine Mail geschrieben und habe geschrieben, dass mir diese Mail weitergeleitet wurde, in der sie irgendwie in relativ meiner Wortwahl nach AutorInnen suchen, was ja auch angesichts des Zeitpunkts total krass ist. Es war irgendwie Anfang Januar. In dieser zweiten Mail, die damals rumging, wurde zwar der Einsendeschluss irgendwie verlängert bis auf Februar, trotzdem ist es einfach total knapp. Und diese weitergeleitete Mail, die ich da bekommen habe, die hieß dann auch irgendwie, der Artikel müsste relativ schnell verfasst werden und so. Also es ist einfach echt krass, was dann noch irgendwie abgegangen ist. Und ich habe ihnen irgendwie geschrieben, dass ich das total krass fand, dass ich fassungslos bin, dass mir die Worte fehlen dafür, was da passiert ist. Und dass ich ab jetzt sofort jegliche Kommunikation mit ihnen abbreche. Und ich habe darauf dann nochmal Tage später dann nochmal eine Mail bekommen, dass sie sich entschuldigen, also von einer Person von den beiden, dass sie sich entschuldigt dafür und dann tatsächlich, dass sie meine Kritik auch wahrgenommen haben. Wahrgenommen, wohlgemerkt. Wahrgenommen haben und dass das zwar im Exposé nicht drinsteht, aber dass das nicht heißt, dass das Thema nicht mit rein soll. Und deshalb, wie ich ja mitgekriegt habe, suchen sie ja auch nach Autoren. Ach, jetzt schlimm. Yay. Unglaublich. Wahrgenommen und auch noch Hammer. Ja. Das ist bis jetzt passiert. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Achso, ich hatte ihnen tatsächlich auch noch geschrieben, dass ich meine Kritik an anderer Stelle ausführen werde. Also, das fand ich schon okay, ihnen nochmal zu schreiben, so sozusagen, macht euch gefasst, dass da noch was kommen wird. Denn irgendwie hatte ich das Gefühl, so, das ist so ein, also bei der Sache hatte ich so ganz doll das Gefühl, das möchte ich nicht, damit möchte ich nicht bei mir alleine bleiben. Das möchte ich nicht so stehen lassen, sondern das möchte ich möglichst irgendwie, ja, öffentlich machen, weil es ist einfach so, es ist so krass, es ist irgendwie so eine krasse Präsentation von so Machtgefällen und so, es ist echt. Also mein körperliches, mir fehlen immer noch die Worte. Mein körperliches Gefühl zu dieser ganzen Situation ist auch echt relativ stark, so ein Gefühl von, so richtig so ein körperliches Gefühl von Gefangensein, ja, und irgendwie so, mir fallen so viele Ebenen ein, auf einmal, auf denen mich das irgendwie trifft und auf denen ich dann irgendwie agieren könnte oder die mir so, also persönliche Erfahrungen, persönliche Ebenen, Alltagsrealität, politische Ansprüche und sowas, was so total durcheinander wirbelt und so auf mich einstürzt, was bei mir dann so ein totales Gefühl von ja, so gefesselt sein und gefangen sein auslöst und dat, und da ist noch nicht mal drin, was da sozusagen noch kommen könnte an Reaktionen, egal was ich jetzt mache oder egal, ja, was wir jetzt machen. So. Also, sondern einfach nur das, was bis jetzt passiert, das reicht eigentlich schon total aus, um auf ganz, ganz vielen Ebenen so ein totales, ja, so ein Gefangengefühl und so ein Machtlosgefühl auszulösen, was ich mittlerweile weiß, so ein ganz typisches Gefühl ist, wenn so Diskriminierung, greift. Ja. So dieses, ich kann eigentlich gar nichts machen und ich bin total wütend und ich weiß aber gar nicht so genau, wo ich da jetzt anfangen soll, eine Kritik zu üben. So. Und von daher ist es sicherlich eine ganz gute Idee, hier mal zu versuchen, so ein paar Punkte mal so zu versuchen, zu fassen zu kriegen, an welchen Stellen das eigentlich, was heißt das? Dieses, die Heizung ein bisschen runter. Ah ja. An welchen Stellen das eigentlich, also welche Punkte eigentlich so da angetickt werden, die dann am Ende dieses, was du halt mit, das ist total krass, beschreibst und ich vielleicht mit so einem, ich fühle mich so gefesselt in so einer Situation, Ding. Ich glaube auch, dass der Podcast dafür total gut ist, weil es schon, also ich merke, dass ich da immer noch sehr schwimme in dem, was ich, oder da noch nicht so textlich linear drüber sprechen kann, weil da so viel, da greift ja auch so viel zusammen. Und dafür ist, glaube ich, der Podcast total gut, weil wir im Podcast auch gut springen können und nochmal zurückgehen können und so in Progress irgendwie arbeiten können. Also ich glaube, was du meinst, so dieses Gefesseltsein, es ist, ich habe das so wahrgenommen als so ein ganz krasses auf den Platz verwiesen werden. Also so, egal was ich mache, es gibt einen Platz und auf dem bin ich und da komme ich nicht weg. Ja. Und meine Worte werden verdreht, meine Aussagen werden nicht ernst genommen, es wird gar nicht wahrgenommen, es wird irgendwie, also ja, es wird wahrgenommen, genau. und am Ende sitzen diese beiden HerausgeberInnen aber immer am längeren Hebel. Oder nicht immer, aber es ist einfach so ein massives Gefälle, was dahinter steht. Mein Gedanke dazu war auch, das hatte ich glaube ich auch geschrieben, als du das weitergeleitet hattest mit dieser zweiten Anfrage. Also diese Mail, die dann. Diese Mail, die dann mit dem, ja genau, mit nach deiner Kritik, die Mail, also ohne, ja, das nochmal, um das nochmal zu betonen, diese Anfrage ging raus, ohne auf deine Kritik einzugehen, auf dich persönlich. Also sie haben ja nicht dir geantwortet. Sie haben mir nicht geantwortet, sondern. Genau. Irgendwie. Sie haben halt diese Anfrage an, also auch nicht an uns, sondern halt an irgendwelche Leute rausgeschickt, die dann halt nur durch so ein Community-Ding irgendwie zufällig extrem schnell wieder bei uns gelandet ist. Ne? So, also da gab es keine direkte Kommunikation. Aber so zufällig ist es halt dann nicht, ne? Weil. Das ja, aber ein weiteres Zeichen dafür, irgendwie von null Ahnung oder echt keine Wahrnehmung für queere Szene oder sowas, dass einfach klar ist, dass sowas früher oder später bei uns landen wird, wenn es irgendwie um... Es ist einfach entweder dumm oder provokant, so zu agieren. Ja. Oder ignorant. Oh. Oder dominant. Na, aber auf jeden Fall, ich wollte noch ganz kurz irgendwie das sagen, was... Also ich werde jetzt mal die Glaskugel anwerfen. Und sagen, was mit diesem Band passieren wird. Weil das war das, was ich dann gedacht habe, als sie dann diese zweite Anfrage rausgegeben haben, mit diesem, wir suchen hier auch lesbisch-schwule, nicht zwingend blutsverwandte Eltern. Es wird ein Band geben und da werden irgendwie die ein oder anderen Leute drin schreiben, kluge Texte schreiben, die irgendwie sich in irgendeiner Form mit diesem Thema auseinandersetzen. Es wird in irgendeiner Art und Weise Beachtung geben. Es wird eine ganze Menge Leute geben, mit denen wir uns politisch verbunden fühlen, die diesen Band gut finden werden, weil sie da drin Punkte wiederfinden, die sie irgendwie gut finden, die vielleicht auch deren Lebensrealität deutlich besser widerspiegeln als die von uns. Und am Ende wird es halt irgendwie sowas sein, was irgendwie als positiv besetzt durch die Landschaft geistert. Und diese ganzen Kämpfe und das Ganze, was irgendwie wir hier machen oder auch was da so an Kritik da wird, wird halt irgendwie verpuffen und wird halt überhaupt nicht in irgendeiner Form sich wiederfinden in der Wahrnehmung und in der Rezeption von diesem Band. Also das ist das, was ich glaube, was passieren wird, weil das ist das, was ich erlebe, was einfach extrem häufig passiert. Mit solchen Kritiken. Dadurch, dass einfach so viele Leute, auch mit denen wir uns irgendwie politisch verbunden fühlen oder alliiert sind in irgendeiner Form, sich an bestimmten Stellen dann doch an einer deutlich dominanteren Position befinden und es dann eine so große Menge an Kritik geben müsste von einer relativ kleinen Gruppe, die eigentlich so überhaupt keine politische Macht hat, sodass es einfach, das wird einfach, und dann passiert halt genau das, dass dann halt sozusagen es dann eben bequemer ist, sich eben nicht mit der Kritik auseinanderzusetzen, sondern dann einfach das Gute da drin sozusagen zu behalten und das dann irgendwie zu beklatschen. Und das wird dann, und das, was wir halt irgendwie da, also das, was wir jetzt schon an Kritik da drin haben oder was vielleicht auch unter Umständen ja auch noch andere an Kritik da dran hätten, so, wird halt einfach nicht, also das wird einfach keine Rolle spielen. So. Ich würde das gerne noch ein bisschen zuspitzen, weil ich nämlich diesen Move total schlau finde. Und das, darüber hatten wir auch schon gesprochen. In dem Moment, in dem ich halt irgendwie absage, dass ich irgendwie was dazu beitragen möchte und vor allem, dass meine Kritik da nicht reinkommt, was ja wahrscheinlich nicht gekommen wäre, die AutorInnen aber dann halt meine Kritik nehmen, darauf aufbauen und sich noch irgendwie LGBT, um mal dieses Wort irgendwie dazu zu nehmen oder diese Abkürzung dazu mal zu nehmen, AutorInnen zu suchen, die dann zu irgendwelchen schwul-lesbischen, homo-queeren Themen noch was beitragen, haben sie das halt mit drin. Also sie fragen jetzt noch schnell nach irgendwie schwul-lesbisch, trans-queeren AutorInnen, die wiederum, ich kann mir total gut vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sagen, stimmt, das ist wichtig, also so schwul-lesbisch, trans-queere Elternschaft in so einem Sammelband ist wichtig, dass das Thema drin vorkommt, also schreibe ich schnell noch was dazu. Und dann haben sie das Thema mit drin. Dann brauchen sie sich keine Kritik mehr anzuhören, dass das fehlt, weil sie es ja dann drin haben. Ja, es ist Ausbeutung von marginalisierten Positionen. Und sie selbst mussten sich mit der Kritik halt nicht beschäftigen. Ja. Und das finde ich total krass. Ja. Also diese Verlagerung nochmal von, oh, wir wurden kritisiert. Okay, wir lagern das aus auf diejenigen, die davon normalerweise betroffen sind. Ja. Und die erledigen das für uns und machen halt unseren Sammelband dann etwas inklusiver. Das finde ich total krass. Ja. Vor allem, weil es halt einfach, weil ich es mir total gut vorstellen kann und auch dieses Gefühl kenne von, ich lese sowas, da werden noch LGBT, blöde Abkürzung in diesem Fall, nicht hetero lebende AutorInnen mit Kindern gesucht. Und natürlich ist das wichtig. Natürlich ist es wichtig, wenn die eigene Lebensrealität da nochmal mit reingepackt werden kann. Und ich könnte dazu jetzt einen Text schreiben und dann ist es damit drin. Also schön wäre ja gewesen, wenn Sie zumindest in diesem Aufruf zugegeben hätten oder transparent gemacht hätten, dass sie diesen Aufruf machen, weil sie Kritik bekommen haben oder das, so. Das wissen wir ja nicht. Ja, in diesem Aufruf steht es ja nicht drin. In dem Aufruf steht ja nicht drin, dass sie das wollen. Nee, wir haben weit weitergeleitet Mail, die wir bekommen haben. Genau, aber ich habe ja auch nur einen Ausschnitt aus. Ist ja egal, ist nicht bei uns angekommen. Ja, also ich war trotzdem wissen wir nicht, was in der ursprünglichen, in Anführungsstrichen, Mail steht, die dann nach meiner Kritik rausgegeben wurde. Was weitergeleitet wurde, war nur das, was sie, also konkret an AutorInnenschaft, was sie da noch suchen. Gut, aber letztendlich, wenn das gewesen wäre, was wir bekommen hätten, als erstes, dann hätte es da nicht drin gestanden. Dann hätte dann, also ne, dann hätten, also wenn das die erste Information gewesen wäre, also wir haben ja von einer völlig anderen Ecke diesen Aufruf bekommen und das wäre dann ja der Inhalt dessen gewesen und dieser Inhalt hätte nicht beinhaltet, was da irgendwie hinter, was dahinter steckt, so. Also wenn wir jetzt, naja, also wenn jetzt irgendeine Person diese zweite Mail weitergeleitet bekommt, so wie wir sie weitergeleitet bekommen haben oder wie ich sie nochmal weitergeleitet bekommen habe. Also es war irgendwie eine Mail, da stand drin, so hier, ich habe diese Mail weitergeleitet oder ich habe diese Mail bekommen mit diesem Aufruf, daraus dann aus der Mail ein Stück rauskopiert, nur mit dem Abschnitt, wir suchen schwul, lesbisch, trans und so weiter Eltern mit Kindern, die auch nicht blutsverwandt sein müssen und dann wieder von jemand anderem dazu geschrieben, der Artikel müsste sehr schnell verfasst werden und das war's. Also das war die Mail und dann wiederum von einer nächsten Person an mich gerichtet von hier, das könnte doch was für dich sein. Da musste ich an mich denken oder so. Also der das, was dann weitergeleitet wird, ist nur ein ganz kleiner Teil offensichtlich aus der Mail, die dann die HerausgeberInnen danach verfasst haben. Das heißt, eine Person, die das erste Mal in Berührung kommt mit dieser weitergeleiteten Mail, liest nur, was gesucht wird, welche AutorInnen gesucht werden, liest aber nichts über eine eventuelle Hintergrundgeschichte, warum die jetzt plötzlich noch gesucht werden. Oder, ne? Also, ich glaube, jetzt ist es auch ein bisschen verständlicher gewesen. Ja. Das war vorher so Mail. Okay, wollen wir einfach sonst mal uns dieses Exposé mal angucken und irgendwie Also genau, ich wollte noch ganz kurz daran anknüpfen, also von wegen irgendwie, was so Transparenzmachung angeht. Ich glaube, was sich irgendwie generell ganz gut aus dem Exposé rauslesen ließ, war ja, dass es irgendwie sich um irgendwie weiße, cis, hetero, poplinke Bildungsbürger innen handelt. Das generische Maskulinum wäre wie eine Krake in diesen Podcast hineingreifen lassen. Diese Knistern. Die Spannung. Generische Maskulinum. Das Exposé ganz doll darauf ausgelegt haben, irgendwie so ihre Lebensrealität wiederzugeben und sich da mit verschiedensten Punkten darin irgendwie auseinanderzusetzen. Und so, mir war es einfach auch nochmal ein Bedürfnis, so von wegen, was jetzt so Kritik, kritische Punkte, Ausschluss von unseren Lebensrealitäten angeht und so, wollte ich nur sagen, das wäre fein. Das wäre absolut fein, wenn irgendwie transparent gemacht wird, wir als möchten uns irgendwie mit Leuten, die sich ähnlich positionieren, mal über diese Lebensrealitäten und ihre Problematiken auseinandersetzen, weil das ist total wichtig und ich sehe auch von dem, was ich mitbekommen habe, weil ich bekomme auch was von anderen Lebensrealitäten mit, dass das irgendwie wichtige Themen sind, die sozusagen auch schon so unter diversen Nägeln brennen und die auf jeden Fall mal reflektiert werden wollen und irgendwie sich Leute zusammentun sollten, um mal sozusagen irgendwie nach Alternativen zu gucken und sich darüber auszutauschen, wie sie das irgendwie handeln und das auch auf verschiedenen politischen und theoretischen Ebenen zu machen und sowas. Das ist wirklich absolut fein. Nur müssen wir davon kein Teil sein. So, wir gehören dann da einfach nicht dazu und das wäre auch absolut fein. So, aber so dieses Ding von, und wir haben dann noch einen Text, also es ist dieses Wortpaar kam dann tatsächlich auch vor einen Text irgendwie zu diesem Thema, was irgendwie so alles andere angeht. Also dieses einen Text zu allem anderen. Das spuckt einem so ins Gesicht, so, oder? Und das ist so, won't happen irgendwie. Es wird viele Bücher und viele Filme und Lieder und Gedichte und alles, Bilder, es wird alles Mögliche dazu geben zu diesem anderen, aber nicht als ein Text in diesem Band. Also so irgendwie als so, um also dieses Gefälle vielleicht auch nochmal so zu verdeutlichen, was da und auch zu, und also auch zu sagen, so ich finde die Idee des Sammelbands total gut, nur eben nicht als um ein Teil davon zu sein. Und habe auch keine Lust, da irgendwie das Glitzer zu sein, was sie dann irgendwie noch brauchen, um sich irgendwie noch irgendwie Diversität irgendwie in ihren Band reinschreiben zu können. Das wäre auch gar nicht nötig, weil dann könnten sie sich nämlich viel mehr mit der Diversität innerhalb des eigenen Rahmens sozusagen beschäftigen und das wäre auch irgendwie gut. Stimmt, das wollte ich auch nochmal sagen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Sammelband spannend und gut wird, weil ich auch glaube, dass einige von den, Entschuldigung, Bambung, also so die ich da gesehen habe, von denen denke ich auch, dass die schöne Texte schreiben werden. Die ich jetzt schon kannte oder so. Und das ist ein tolles Thema und ein wichtiges Thema. Und es wäre irgendwie, das Ding würde in sich als linkes, weißes, hetero-Projekt, cis-hetero, Kleinfamilienprojekt, das sich mit diesen Problemen irgendwie auseinandersetzt und damit kritisch umgeht, das würde hervorragend funktionieren, echt. Ja. Ja. Aber es ist halt einfach, also ich versuche mal so diese Fesseln, die ich da so spüre. Also ich finde, ich möchte da gar nicht so kitschig werden irgendwie mit diesem Wort, aber es fühlt sich für mich wirklich wie in so einer zähflüssigen Masse eingepackt und habe so das Gefühl, ich kann mich da so ganz schwer drin bewegen irgendwie und kann da schwer Gedanken fassen. Also was bei mir auf jeden Fall relativ doll was ausgemacht hat, war so diese völlig selbstverständliche Ansprache von Geburtsverwandtschaft oder Zeugungsverwandtschaft. Das ist doch ein guter Punkt, um ins Exposé einzusteigen. Und so dieser Konflikt, also eigentlich so dieses, also was wir ja auch schon mal hatten, so diese Selbstverständlichkeit, mit der über Familie gesprochen wird, über mit so einem, das passiert so. Also diese Kinder, die entstehen so irgendwie plötzlich so. Und das finde ich halt, also das ist halt so dieses, als wenn das irgendwie ein Naturgesetz wäre, dass Kinder so eine logisch, so was Logisches sind, was so passiert in so einem Leben. So. Und in meinem Leben ist es aber so, dass diese Familie einfach nichts ist, was mal eben so passiert, sondern wo unglaublich viel dranhängt an dem, was so gegenläufig ist, was von so herkömmlichen Erzählungen, wie so eine Familie entsteht, aus wie vielen Personen sie besteht und in welchem Zusammenhang diese Personen irgendwie zueinander stehen, in welcher Beziehung diese Personen zueinander stehen. Und auch wenn ich jetzt, auch wenn wir jetzt nicht uns als Familie verstehen würden und es kein Kind gäbe, für das wir eine sehr große Verantwortung übernehmen, eine Elternverantwortung übernehmen, ist es so, dass in meiner Lebensrealität, die sehr stark nicht hetero, also mein Umfeld ist einfach ein sehr stark nicht hetero geprägt, so soziales Umfeld, in der Kinder nicht einfach so passieren, weil Kinder nicht, also häufig einfach nicht durch einen heterosexuellen Koitus entstehen, sondern durch ganz bewusste Entscheidungen, wie irgendwie ein Kind irgendwie entstehen soll. Warum zeigst du da so drauf, während ich was sage? Ja, ich glaube, du musst das ein bisschen spezifizieren, weil das tatsächlich, also sie schreiben schon nicht einfach so, hups, die Kinder sind da, sondern... Aber der Kontext, den sie da schreiben, ist halt so ein, es gibt Hetero-Beziehungen und in diesen Hetero-Beziehungen gibt es entweder ungewollte Schwangerschaften durch einen heterosexuellen Koitus oder es gibt geplante Schwangerschaften durch einen heterosexuellen Koitus. Und Kinder entstehen einfach und Familien entstehen einfach mal nicht grundsätzlich aus ungeplanten oder geplanten heterosexuellen Koiti oder was auch immer der... die Mehrzahl ist. Und allein dieser Punkt irgendwie, der mir immer wieder jeden Tag irgendwie mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen wird, irgendwie, als irgendwie, das ist die Realität und du bist nie, nie, nie, nie, nie gemeint, irgendwie, reicht mir schon aus, um irgendwie zu sagen, ihr habt nichts verstanden, wenn ihr uns anschreibt mit sowas irgendwie so. Also, dass allein dieser erste Satz, der irgendwie die ersten drei Zeilen in diesem Exposé sind, reicht bei mir schon aus, um so ein, ich werde mal wieder nicht gemeint. Es ist mal wieder nicht meine Lebensrealität, es ist mal wieder nicht meine Familie, es ist mal wieder nicht das. Und trotzdem habe ich die ganze Verantwortung und die ganze Liebe und die ganze Familie und das alles da. Und ich muss es irgendwie trotzdem mir die ganze Zeit, jeden Tag erzählt wird, dass das nicht echt ist, weil es nie mitgedacht wird. Irgendwie und nur unter vielleicht dann so, naja, wir machen dann noch so einen Text irgendwie, um das irgendwie mal noch mit reinzubringen. Glauben, weil es irgendwie ja auch heutzutage in unserer modernen Welt irgendwie existiert, irgendwie. Das ist auch so. Das ist halt irgendwie, das finde ich so, auch das finde ich so eine, das macht mich so wütend, ja, irgendwie so ein, da irgendwie mal wieder nicht mitgedacht zu werden, so, ja, so, weil es, also, ja, Punkt, so. Ich würde auch unterstellen, dass irgendwie so das, genau, einatmen. Ich brauche ausatmen. Featuring Tea. Gleich. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie unter dem, was sie als akribisch geplante Schwangerschaften dann nehmen, nicht ein alle Möglichkeiten ausschöpfen, schwanger zu werden, dankeschön, bedeutet, sondern eher so dieses akribisch geplante, die Akademikerin entscheidet sich irgendwie so, ich warte bis zum Ende meines Studiums, um schwanger zu werden, dann bin ich auch 30 oder sowas, oder ich, also irgendwie so ein irgendwie so ein Lebensplan-Ding von, und dass das dann so dieses akribische Planung, also natürlich, was sonst? Das in dieses Berufs-, Karriere-, Ausbildungs-Setteln, finanzielle, für das laute Glas abstellen. Ja. Dass sich, also so war auch so. Gutmütige Queers lesen dann, ach, da meinen sie ja vielleicht auch irgendwie alle Versuche, alle Möglichkeiten, um irgendwie schwanger zu werden mit verschiedensten Befruchtungsmethoden und sowas. Und dann lohnt es sich vielleicht manchmal auch das ins andere Extrem zu denken, sein, vielleicht ist akribisch geplant auch Temperaturmethode. Ja. Ja, muss er sich dann schon mit dem Typen auch verabreden. Ne? Das Oder der Typ mit der Frau. Jetzt wollen wir mal, ne? Also, aber, und da sind wir ja noch nicht mal bei den Familien, in denen es überhaupt keine Schwangerschaft, in der so überhaupt keine Schwangerschaft stattgefunden hat, ne? Die ist ja angeblich auch unter Heteros gehen sollen. Whatever. Aber. Also, ja. Ich echauffiere mich gerade über die ersten drei Zeilen in diesem Exposé, in denen irgendwie genau diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, irgendwie vorkommen. Und eigentlich ist es da schon vorbei. Da braucht man den Rest eigentlich gar nicht mehr lesen. So, also eigentlich wäre an der Stelle irgendwie eigentlich schon durch. Wenn nicht mehr gewählt. Nicht, also wo dann klar ist so, ich würde dir total zustimmen. Super, mehr alternative Familienideen von wie kann man mit Kind mit Elternschaft und Kindheit umgehen, mehr feministische oder sonst irgendwie herrschaftskritische Auseinandersetzungen damit gerne, aber man kann sich nicht einfach hinstellen und da einfach mal alles irgendwie unter seine Flügel sammeln, weil es ja irgendwie alles dann irgendwie alternativ ist und anders. So. Und ich würde ja auch noch, also einen Aspekt hinzufügen, was so dieses, also es wird halt immer ganz viel getrennt irgendwie so, es gibt irgendwie die Leute mit Kindern, es gibt irgendwie die Leute ohne Kinder, die verstehen sich auch nur schwer und das schließt sich alle, da gibt es ganz viele Punkte an, genau, ja. an denen sie nicht zusammenkommen und sich ausschließen und dass sozusagen auch nur die Leute mit Kindern, mit irgendwie selbstgeborenen Kindern, so die sind, die sich damit auch auseinandersetzen mit dem Thema Kinder und andere nicht. Was halt irgendwie so dieses, was halt zum Beispiel die Position, einer der vielen Positionen, die dabei ausgeklammert werden, sind ja auch die Leute, die sich vielleicht intensiv mit dem Thema Kind beschäftigt haben und zum Punkt kamen, ich möchte keine Kinder haben, ich möchte keine Kinder zeugen, zur Welt bringen, ich möchte keine Hauptverantwortung für Kinder übernehmen. Ich möchte keine Elternschaft Rolle irgendwie haben. So, da gibt es so ganz viele Punkte und das sind alles Dinge, in denen sich eben auch schon mit Kindern und Elternschaft, Gesellschaft, Politik, dem Privaten auseinandergesetzt wurde. So, und also so, und auch das ist dann so eine von vielen Positionen, die dann darin eben auch nicht vorkommt. Mhm. Als ob das auch keine, also so, was so Ausschlüsse angeht. Dann geht es, was auch nicht drin vorkommt, ist so, die Leute, die sich vielleicht sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie man denn zu einer Schwangerschaft kommt, weil es aber einfach aus bestimmten Umständen nicht funktioniert, die also sich vielleicht schon lange damit auseinandersetzen, aber irgendwie nicht zum Punkt kommen oder nicht zum Bauch kommen oder was auch immer. Wo es dann schon da geht es halt nicht nur, aber schon auch viel dann in Richtung queere Beziehungsformen oder sowas. Oder auch irgendwie Able-Bodiedness oder sowas. Mhm. Krankheiten irgendwie so. Also es, ich finde, dieser Punkt, den du sagst, so von der Text strotzt einfach davon, dass irgendwie so Schwangerschaft, das passiert halt so, das ist schon krass. Und ich finde, um nochmal daran anzuschließen, sie haben ja nicht geschrieben, dass es irgendwie so Schwangerschaft in der Heterofamilie, dass es um Schwangerschaft in der Heterofamilie geht. Das haben sie noch nicht mal geschrieben, das mussten sie noch nicht mal benennen, sondern es geht einfach nur um Schwangerschaft. Und ich glaube, gerade diese Nichtbenennung von dem, was aus jedem Absatz so total offensichtlich hervortritt, ist so krass. Das ist so eine. Dokumentation der dominanten Position in dem Moment. Das ist so krass. Das ist so krass. Es ist so krass. Pop und Reproduktion. So krass. So krass. Ja. Huch. Darf ich mir das mal ganz kurz nehmen? Böses Hüstchen. Hüst. Genau, also um das nochmal zwischenzuschieben, dieser Podcast soll ein empowernder Podcast werden. Bis jetzt schimpfen wir ja nur. Das ist sehr gut. Ich finde es sehr gut, darüber zu schimpfen. Das ist Schritt 1 von Empowerment, ist echauffieren und grillen. Ich meine, es ist ja auch, also wir halten uns jetzt an diesem Exposé auf, aber das ist ja auch nur ein Punkt von vielen, so wie Marlene das vorhin schon meinte, dass das einfach so immer in die gleiche Kerbe schlägt. wir haben das schon so oft gehabt, dass irgendwie, dass wir genau in diese, und das ist genau diese Szene irgendwie so, genau in diese linke, alternative Hetero-Familienszene reinrutschen und da so derbe einen irgendwie auf die Nase kriegen. Ja. Also es lohnt sich, darüber zu reden. Eben, also so die Kerbe ist ja auch das, was irgendwie, was für uns zum Beispiel das Gender Camp in die Kerbe geschlagen hat. So. Das passt schon ganz gut zusammen. Wir können ja gucken, ob wir noch Muße und emotionale Stabilität haben, um aus Gender Camp zurückzukommen. Oder ob wir's. Ach, ich glaube, manche Sachen, also manches passt ganz gut. Also ich glaube eher so dieses, das Gender Camp irgendwie hat durchaus für mich irgendwie zum ersten Mal die Frage aufgeworfen oder sozusagen den Wert aufgeworfen. Überleg dir gut, ob du in heterodominierten Strukturen oder Kontexten politisch tätig sein musst. Ja. Gerade wenn es um Kinder geht. Ja, ich glaube, also gerade wenn es um sowas wie Kinder, Familie und Kinder und sowas geht. Was total schade ist. Ja, ich möchte kurz sagen, ich finde das total schade, weil ich würde wirklich so gerne, also mir würde ja wirklich schon reichen, mal irgendwie eine Austauschperson zu finden, mit denen ich mich auf einer politischen Ebene oder meinetwegen auch auf einer alltäglichen Ebene auseinandersetzen kann, was so meine Erfahrungen als Teil dieser Familie angeht. So, ja. Und zwar ohne, dass ich immer erst über diese angebliche Natürlichkeitssetzung, was so wie so Familie zu entstehen hat. Also ich fühle mich so unsichtbar in diesem ganzen Jahr, so dermaßen nicht gesehen mit dieser Struktur, in der wir hier leben. Und sie ist ja reell. Die Probleme und die tagtäglichen Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen, das Leben, das ist ja reell. Das wird halt einfach nur. Es gibt da einfach total, total wenig Punkte, an denen ich mal das Gefühl habe, hier bin ich mal gemeint, ja? Oder hier geht's mal irgendwie. Also ich hatte das bei diesem Aufklärungsbuch so ein bisschen, das können wir vielleicht auch nochmal irgendwie. Da gab es irgendwie so einen Moment von, es gibt so ein Aufklärungsbuch für Kinder, das können wir irgendwie auch verlinken. Können wir jetzt irgendwie aufschreiben? Oh ja, ich in dem ich mal das Gefühl hatte, dass meine Lebensrealität als Teil einer Familie, als Verantwortungsperson für ein Kind, mal nicht von vornherein kategorisch ausgeschlossen wird. So. Aber es kommt halt total selten vor. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht total gerne mich mal mit Leuten darüber unterhalten möchte und mich mal damit auseinandersetzen möchte. Oder dazu auch irgendwie gerne mal tiefergehend arbeiten würde. Aber es ist halt, aber doch nicht, wenn ich irgendwie nur so ein Jahr auch bin, ja, was dann irgendwie einem noch kurz einfällt. So. Also ich würde total gerne mit Leuten zusammen über Reproduktion im Sinne von Kinderversorgung und Verantwortung übernehmen reden oder mich da irgendwie mit auseinandersetzen. Total, total gerne, würde ich total gerne machen, aber nicht so lange irgendwie ich erstmal gegen 1500 Privilegien, die irgendwie nicht gesehen werden wollen, kämpfen muss. Es ist halt leichter, hier so unseren eigenen Stiefel zu machen, was wir ja tun, faktisch, seit 3 Jahren. Es wird ja auch schwierig, also so bei manchen wird es zum Beispiel, oder oft sind es ja viel jüngere Kinder und dadurch haben die schon mal ganz andere Lebensrealitäten gerade. Ja, aber es gibt zum Beispiel schon so Punkte, also ich habe zum Beispiel ein lesbisches Paar in meinem Freundeskreis, wo es ganz viel um die Frage nach Co-Mutterschaft geht. Um diese Position, die eigentlich nicht vorkommt in dieser ganzen Eltern-Kind-Erzählung. So, weil sie ist kein Vater, sie ist nicht die leibliche Mutter, sie ist die Co-Mutter und für diese Position der Co-Mutter gibt es halt auch genau Also da finde ich halt schon auch Anknüpfungspunkte, ne? Was so die Frage nach oder involviert, ne? Dann gibt es irgendwie einen Erzeuger und wie ist der irgendwie involviert? Ja, nein, Kontakt, wie viel, bla und so. Irgendwie, ne? Was nimmt man so einem Kind weg? Was gibt man ihm? Das sind ja so Fragen, da kann ich mich total wiederfinden, auch wenn dieses Kind noch total klein ist, weil es halt um so, was ist hier eigentlich meine Position und wie kann ich mich damit auseinandersetzen und so. Und das sind schon spannende Fragen, die ich dann schon gerne auch diskutieren kann, auch wenn das Kind noch, also natürlich kann man das nicht alles so, aber das wäre jetzt sowas, wo ich sagen würde, ist egal, wie alt das Kind ist, weil die Frage danach, wer bin ich eigentlich und wie fühlt sich das eigentlich an, von so einer, in so einer Gesellschaft eigentlich nie mitgemeint zu werden, wenn es ne, so und das sind ja immer so fiese, kleine, alltägliche Erfahrungen, in denen das immer wieder einem aufs Brot geschmiert wird. Und gegen die man sich ständig irgendwie, wie, da, wo man sich, also wo ich mich da ständig zu positionieren muss, oder eben zum Beispiel auch so eine Co-Mutter, die halt da, ne, da ist halt dann irgendwie selber machen, dann ganz viel so eine Frage so. Ja, ich hätte auch nichts dagegen, dass andere queere, trans-queer Dreichen mit Pflegekind im Grundschulalter irgendwie, das würde ich gerne treffen mal, total gerne und nicht mal so unterhalten. Da habe ich auch nichts gegen, aber das ist ja, darum geht es ja nicht. Ne? Das ist ja nicht der Punkt irgendwie. Es geht mir ja nicht darum, dass es jetzt alles genau so sein muss. Mir geht es darum, dass mir nicht irgendwie die Privilegien von anderen die ganze Zeit um die Ohren gehauen werden und ich erstmal dagegen die ganze Zeit ankämpfen muss und immer die ganze Zeit erstmal sagen muss, aber hallo, irgendwie so inklusiv, wie ihr euch gerade irgendwie gebt, seid ihr überhaupt nicht, weil ihr denkt nämlich ganz viel nicht mit, zum Beispiel mich und uns. Jetzt habe ich mich wütend geredet. Könnten auch sowas wie ein Best-of machen. Und darüber mal reden. Ja. So ein Best-of-Exposé. Also ich, oder es so. Geht ja, das Oberthema ist ja immer noch, warum wir eigentlich Hemmungen haben, so mit hetero-Familien zusammenhängen, politisch aktiv zu werden. Und ja, ich glaube, deshalb. Dieses Exposé ist einfach eine Aneinanderreihung von Punkten, weshalb wir da unsere Probleme haben. Insofern ja. Können wir gerne irgendwie so ein Best-of machen. Und das auch mal nochmal, vielleicht nochmal so ein bisschen verknüpfen, was das eigentlich bedeutet, was da passiert. Ja. Könnten wir uns so ein bisschen abwechseln, vielleicht. Okay, leg mal los. Jetzt muss ich mich was entscheiden. Kurz mal. Wir haben uns Notizen gemacht. Das kommt selten vor. Ja. Also ihr habt euch Notizen gemacht. Ich rante hier so aus dem Bauch raus und erzähle was von Fesseln und Wackelpudding. Wackelpudding? Na, was hatte ich vorhin gesagt? So zähflüssiges. Ja, ja. So. Zähflüssiges. So. Pudding. Wir haben noch Puddingpulver da. Also bei uns gibt es nachher Pudding. Oh ja. Gut, ich glaube, um mal einen Startpunkt zu nehmen, nehme ich halt was aus den Anfängen des Exposés. Ja. Und zwar, was so Abgrenzungsmechanismen angeht. Also das, also weswegen ich jetzt dieses Best-of machen würde, das sind halt einfach so Punkte, an denen klar ist, wir sprechen nicht eine gleiche Sprache, das schon, aber so dieses, dass wir so politisch in unterschiedlichste Richtungen agieren oder da einfach sehr unterschiedliche Ebenen und Richtungen haben und als da wir ganz schön aneinander vorbeigehen. Exposé und ja, genau. Okay. Das Exposé und wir. Exposé versus Heiterscheid. Runde 1. Runde 1. Ding! Zwar, was ich schon vorhin gesagt habe, dass es irgendwie, dass sie immer so ganz klare Trennungen irgendwie machen, ob was so richtig und was falsch ist und so. Das taucht auch immer und immer wieder auf. Eben auch so diese Trennung von eben Menschen mit Kindern und ohne Kinder. So das eben so der erste Punkt von, es gibt keine klare Trennung von Menschen mit Kindern und ohne Kindern. So, es gibt ja dann auch unterschiedliche wahrnehmbare Menschen mit Kindern oder nicht. Du siehst es Menschen nicht unbedingt an, ob sie gerade Verantwortung übernehmen für ein Kind oder nicht. So, und das sind, wenn daraus werden so zwei Sphären gemacht, die sich gegenseitig ausschließen, sozusagen. Die auch, ja, die eher gegenläufig sind, die auf jeden Fall nicht zusammengehen. Es schneit ganz doll draußen. Ganz kurz von diesem Schneegestöber abgelenkt. Und das ist zwar ein Punkt, da würde ich sagen, ja. Also so die, ich kenne diese Erfahrung auch irgendwie als Mensch mit Kind, irgendwie meine Lebensrealität an andere zu vermitteln oder was klar ist, irgendwie so. Komischerweise können FreundInnen erstmal schwer nachvollziehen, was das alles bedeutet, irgendwie zu dritt zu sein und ein Pflegekind irgendwie auf einmal zu haben. Aber na und? Also dann werden sie es halt irgendwie lernen und es mitbekommen, weil ich lebe irgendwie mit meinem Umfeld zusammen irgendwie und es lässt sich nicht so krass trennen. Ja, aber da komme ich gerade nicht weiter. Was halt so diese klare Trennung auch angeht und so unterschiedliche Wahrnehmungen, ist halt, dass wogegen sie sich wenden, ist irgendwie Reihenhaus, Kleinfamilie und, Moment, Szeneausstieg. Also dass irgendwie so Kinder bedeuten, also dass sozusagen eigentlich bedeuten Kinder Kleinfamilie und sie bedeuten Reihenhaus und sie bedeuten Szeneausstieg und davon müssen sie sich oder haben sie sich eben schon abgewendet, so, dass das und aber eben auch so als ein Ding, womit sie irgendwie adern und womit sie irgendwie zu tun haben. Und das hatte mich lustigerweise halt auch an eine Situation von einem Wer lebt mit wem Camp erinnert, was dann so als lapidarer Ausspruch, also so irgendwie so mal so dahin gesagt oder in den Raum geworfen wurde, von wegen, wenn Heteros irgendwas Alternatives machen wollen, dann fällt ihnen zuerst Kommune ein oder ist das Einzige, was ihnen einfällt, erstmal Kommune, Kommunenleben. Was halt irgendwie, was ich halt irgendwie so ganz spannend fand, weil tatsächlich irgendwie nicht Reihenhaus, nicht Kleinfamilie und nicht Szeneausstieg sich tatsächlich ganz stimmt. Wunderbar unter Kommune zusammenfassen lässt. dass das es irgendwie nochmal leichter macht, sich dagegen irgendwie zu setzen. Es untermauert ja auch diese Idee, dass mal wieder diese Idee auch an der Stelle, ich reite da jetzt einfach bis zum Schluss immer drauf rum, okay. Dass Familie auf jeden Fall bedeutet, dass man in irgendeiner Form eine Haupt-, also, ne, also in dem Fall ja tatsächlich 1:1, das muss man irgendwie in irgendeiner Form biologisch daran beteiligt sein. So, aber es schließt ja total sämtliche anderen Verantwortungen für Kinder aus, außer selber in irgendeiner Form biologisch oder eben sogar dann eben sowas, was wir jetzt hier haben, also eine Familie, die halt irgendwie wo in der Hauptverantwortung da ist, aber es gibt ja noch viel mehr Dinge oder Auseinandersetzungen mit Kindern und auch Verantwortung für Kinder zu übernehmen, die irgendwie, und das sind ja Realitäten, das ist ja nicht so, dass man sich irgendwie überlegt, ach, ich hätte gerne mal in irgendeiner Form gerne irgendeine Verantwortung für ein Kind, sondern es gibt ja total viele Leute, die ganz intensive Verantwortung und Bindung zu bestimmten Kindern haben, ja, und nicht biologisch an ihnen beteiligt sind, nicht mit diesen Kindern zusammenleben, ja, die niemals irgendwie also noch nicht mal im Ansatz, also bei uns könnte man ja sogar noch sagen, wir sind so im Ansatz, irgendwie kann man das mit so einem Familienbegriff umschreiben, und damit haben wir ja schon eine relativ privilegierte Position, ja, eigentlich, was so dieses Umgang mit Kindern angeht. Und es gibt ja aber Leute, die dann noch weniger irgendwie ein Standing haben und trotzdem aber ganz, ganz viel Verantwortung irgendwie für ein Kind oder Kinder übernehmen. Und die kommen ja auch, also ne, so die Idee, dass das so separiert ist, die kommt ja auch daher, dass es irgendwie so genau diese eine Idee davon gibt, wie das so ist mit Kindern. Und nur dann sozusagen kommt man auch irgendwie vor und dann ist man auch kurz vor Reihenhaus. Und da muss man sich gegen wehren. So. Rechtliche, also so auch so rechtliche Sachen. Ja, zum Beispiel. Ich spiele da ja auch mit rein, dass es einfach auch ein sehr breites Spektrum gibt an Menschen, die überhaupt gar keine Rechte oder rechtliche gesetzlich festgelegte Rechte und Pflichten haben oder in irgendeinen Teil von rechtlichen Strukturen mitgedacht werden oder sowas in Verbindung mit dem Kind. Und das kommt da ja auch gar nicht vor in dem Exposé. Also das zeigt ja auch schon wieder, dass irgendwelche schwierigeren rechtlichen Probleme, die auftauchen könnten, wenn sich Leute irgendwie, wenn Leute Verantwortung für Kinder haben, aus unterschiedlichen Gründen, dass das für die offensichtlich gar nicht zutrifft. Keine rechtlichen Probleme. Vater, Mutter, Punkt. Ist halt die Frage, inwieweit, was das jetzt wieder mit Pop zu tun hat, so. Aber könnte man natürlich argumentieren, naja, rechtliche Probleme sind jetzt nicht so sehr wo so Pop eine Rolle spielt, so. Aber es ist halt so stringent in diesem Bild, was du schon meintest, so, es gibt so die mit und die ohne Kinder. In meiner Welt kommt das so überhaupt nicht vor. Also es gibt nicht die mit und die ohne Kinder. So, es gibt die mit viel Verantwortung für Kinder und es gibt die mit für wenig. Und da gibt es irgendwie alle möglichen. Also wirklich, ich habe so alles Mögliche mittlerweile an Kinderverantwortung in meinem Umfeld. Sehr wenig immer noch. Hätte ich gerne noch mehr, so habe ich ja eben schon gesagt. Aber also für mich, meine Lebensrealität zeigt nicht, Leute entscheiden sich, Kinder zu kriegen und dann sind sie draußen, sondern... Naja, sowas vielleicht wie bei uns, eher dann sowas wie bei uns, was weiß ich, da ist dann so ein Kind da und da ändert sich ganz viel, aber der Freundeskreis, der ändert sich dann halt mit oder die Auseinandersetzung mit bestimmten Dingen, der Blick verschiebt sich und so und am Anfang ist da vielleicht auch nochmal deutlich weniger Zeit da und so und auch die Präferenzen oder Prioritäten von dem, was halt irgendwie so passiert, sind irgendwie andere. Aber es gibt für mich gab es nicht den großen, also es gab schon Veränderungen auf jeden Fall, aber es gab nicht so dieses große, so, ich gehöre jetzt plötzlich zu irgendwelchen anderen, die irgendwie jetzt, ich bin nicht auf irgendeine andere Seite gegangen irgendwie und bin jetzt plötzlich eine von denen, so, ja, das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht meine Erfahrung, so. Und das kommt aber ganz oft vor in diesem Exposé, dieses auf einmal so einen Positionswechsel hinzulegen, der von denen zu sein, aber es geht nicht um Privilegien, zum Beispiel. Vielleicht müssen wir doch nochmal diesen ersten Absatz vorlesen. Sarkastisches Lachen. Ich meine... Es gibt noch bessere Highlights, die man vorlesen kann. Wie war denn das eigentlich? Ich meine, ich war ja so dafür, von wegen dieses Exposé ist ja öffentlich rumgeschickt worden. Das heißt, wir können es auch veröffentlichen, oder? Ja, könnten wir machen, aber... Ich weiß nicht, wie... Es könnte schwierig sein, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Exposé zu großen Teilen Einleitungstext wird. Und es gibt halt sozusagen, dieser Text ist, glaube ich, nirgendwo im Netz irgendwie abrufbar, sondern es wurde nur per Mail rumgeschickt. Deswegen würde ich mich da so bedeckt halten, was das angeht. Ich würde das nicht gerne reinpacken. Ich dachte nur, wenn Leute neugierig sind, was... Nee, ich glaube, da sollten wir uns mal aus rechtlichen Gründen... Okay. Zurückhalten. Schließlich wollen wir ja nicht so viel damit mehr zu tun haben. Und es abarbeiten und Schluss oder was? Na, weiß ich nicht. Tja, soll ich mal ein Highlight raussuchen? Mhm. Oh Mann. Wir müssen das auch nicht machen. Doch, das ist super. Also, was ich super fand, Moment. Also der Text an sich ist häufiger mal schwammig, finde ich. So dass man nicht so genau weiß, was ist eigentlich jetzt, was halten sie für gut, was halten sie für schlecht. Sachen sind dann irgendwie da und dann werden sie aber kritisiert und dann sind sie aber doch so und dann machen sie es aber doch anders. Also manchmal ist es so ein bisschen schwierig, dem zu folgen, fand ich. Und eins, was damit reinkommt, ist so diese, und was ich glaube ich auch sehr treffend finde für diesen lapidaren Ausspruch, wenn Heteros irgendwas Alternatives machen wollen, dann werden sie irgendwie eine Kommune, ist so eine Vermischung von, was bedeutet eigentlich Subkultur oder was bedeutet eigentlich hier ein alternativer Lebensstil oder sowas. geht's los. Also, es geht halt häufiger mal um die Subkultur, die aber meistens irgendwie ohne Kinder ist. Und ich vermute, also aus allem, was dieses Exposé sonst so aufmacht, ist das die Linke oder so. Ich weiß es nicht genau, aber es könnte sein. Jedenfalls ist diese Subkultur nicht so kompatibel mit Kindern. Was ich schon mal ganz spannend finde, weil es halt irgendwie, weil es halt weil es erstens bedeutet, dass man sich innerhalb dieses Exposés aus der Subkultur entfernt, wenn man dann Kinder hat, weil es nicht mehr zusammenpasst. Und zweitens heißt es halt, dass es irgendwie eine Subkultur gibt und alles andere, was vielleicht irgendwie an Subkulturen, an Subkulturalität irgendwie, was es gibt, kommt da halt nicht vor. Moment, ich muss kurz gucken. Entschuldigung. Wo ist denn das? Ich kann auch schon mal kurz sagen, dieses Exposé ist 5 Seiten lang. Sechs Seiten gequirlter Mist. Ja, also, und dann gibt es so einen Absatz, da geht es dann um die subkulturellen Eltern oder alternativen Eltern. Und man weiß halt immer nicht so genau, was bedeutet das. Und da wird dann so, ich glaube, das eine muss ich einfach wirklich mal vorlesen, das ist so toll. Also es geht dann halt darum, so, ich kann mich überhaupt nicht fokussieren auf einen Punkt. Das ist so schlimm. Also dieser Absatz geht damit los, dass sie sich wünschen, also als Erwachsener wünscht man sich ab und an mal, dass es vielleicht auch schöner gewesen wäre, nicht so kleinbürgerlich aufzuwachsen. Und ich schon so denke so, okay, jetzt wissen wir zumindest schon mal, woher die Schreibenden kommen. Ich bin nicht kleinbürgerlich aufgewachsen. Just for the record. Und das ist, glaube ich, auch so das einzige Mal, wo man so tatsächlich im Text auch eine Positionierung, die ja hier total unbeabsichtigt auch stattfindet, wo man die mal so lesen kann. Alles andere wird halt einfach nicht benannt. Also da kommt das erste Mal sowas, so ein Hauch von Klasse irgendwie, kommt da durch. Ja. Jedenfalls geht es halt so um die kleinbürgerliche Kindheit und die verklärte Kindheit und dann überlegen sie sich halt, das ist ja auch selbstbezüglich und es geht ja auch darum, sich selbst zu kritisieren, dann überlegen sie halt, wie das denn dann alternativ wäre, bei alternativen Eltern aufzuwachsen. Ne? Und das ist, was dabei rauskommt. Und was dabei rauskommt, ist, und jetzt zitiere ich, doch der Blick zurück ist nur eine Seite. Ebenso interessant dürfte es sein, Kinder von Pop-Akteurinnen und immerhin mit großem I oder Politaktivistinnen danach zu befragen, ob es wirklich so viel angenehmer ist, unangepasste Eltern zu haben. Denn früher oder später wirken diese, in Anführungszeichen, Berufsjugendlichen doch arg gekünstelt. Kann man als Erwachsener Eltern popkulturell und politisch interessiert und aktiv sein, ohne peinlich zu sein? Was heißt es, nicht erwachsen zu sein? Darf man als Vater oder Mutter nicht mehr feiern wie früher, nicht mehr an Demos teilnehmen wie früher, nur weil man Gefahr läuft, die eigenen Kinder dort zu treffen? Und das finde ich in vielfacher Hinsicht nicht nur sehr traurig, sondern auch nicht nur auch sehr amüsant, nicht nur sehr da fuck, sondern ich finde, da erscheint halt ganz viel von so Politikverständnis raus. Also so diese Annahme, unangepasst zu sein, sei irgendwie was so berufsjugendlich ist. Mhm. Und dann auch so ein bisschen peinlich und so. Das hat halt so ein, also mir ist sofort ein Bild vor Augen und es passt auch zur Linken, also zu großen Teilen der Linken, Entschuldigung, so dieses popkulturell involvierte auf linken Veranstaltungen anwesend sein, ja, meinetwegen, Baggy Pants und so. Aber was halt da völlig rausfällt, ist so die Lebensrealität von Leuten, die einfach überlebenswichtig politisch aktiv sein müssen und dabei zufällig auch Eltern sein können oder Verantwortung für Kinder haben können. Ja. Das oder auch kulturell interessiert sind. Auch interessant, ja. Aber also diese Verknüpfung von dass es überhaupt die Überlegung gibt, so politisches Interesse oder politischer Aktivismus ist ein Hobby, ist dann irgendwie peinlich, wenn man dann Kinder hat. Das finde ich echt krass. Ja. Also es ist so, also da kommt so plötzlich so, kommt so mit aller Wucht irgendwie so, dass halt Politik ist so ein Freizeitspaß. Ja. Und was habe ich jetzt gerade neulich gelesen? Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. So, ne? Das ist also ein Zitat aus dem Internet und man weiß immer nicht, ob die stimmen, ne? Aber Alice Walker hat ja angeblich gesagt, Activism is the rent I pay for living on this planet. Das fand ich ja total großartig. Also, Aktivismus ist die Miete, die ich dafür bezahle, auf diesem Planeten zu leben. Fand ich sehr passend. Und vielleicht finden wir das ja. Vielleicht spricht das genau gegen dieses Politik als Hobby und weil es halt irgendwie die coolste Szene ist. Ja eben, also ich glaube, da sind mir auch Sachen klar geworden, über die ich mir erstens noch nicht so viele Gedanken gemacht habe und die ich auch wirklich sehr erschütternd fand, aber die eben auch so, ja, klar sind. Also so dieses, dass es tatsächlich irgendwie eine Idee davon gibt, dass es sowas mit Jugend zu tun hat und mit Erwachsenwerden, also dass Erwachsenwerden durch Kinder passiert und irgendwie so nochmal eine andere Form von Verantwortung übernehmen, das ist halt auch, da wird halt auch erstens wird deutlich irgendwie, wie verantwortungslos Politik betrieben wird, wenn irgendwie Verantwortung übernehmen zum ersten Mal im Leben irgendwie bedeutet, ein Kind zu haben. Ja, also so, echt? Da werden so Sachen klar, wo man denkt irgendwie so, oh, meine Güte, Gott, irgendwie so sie. Linke Strukturen an manchen Stellen, puh, also wow. Also, und also das ist jetzt pauschalisierend, aber selbst wenn das sozusagen nur auf 1 bis 2 Leute zutrifft, ist es halt irgendwie so ein sehr interessantes Bild oder sehr lehrreich irgendwie für mich, wie so eben Politaktivismus gesehen wird. Ja. Jugend. Und vor allem ist ja auch klar, dass irgendwie, da wir uns irgendwie sowohl als, also wir sind Eltern und wir bewegen uns irgendwie aktivistisch und popkulturell. Mhm. Ich meine, wir sind ja auch KulturproduzentInnen. Ja, sind wir. Mhm. In unserem Chor. Und auch. Ja, genau. Ist also so. Und das heißt, dass eigentlich müssten wir uns jetzt gerade fragen, sind wir peinliche Berufsjugendliche? Ja, und wir. Diese Frage zu stellen ist irgendwie so, hä? Ist was? Nein. Also, nee. Vielleicht sollten wir mal mit unserem Pflegekind darüber sprechen. Findest du uns peinlich? Hältst du uns für Berufsjugendliche? Hä? Für was? Leute. Was ist das? Ja, was mir dabei auch noch, also es gibt, glaube ich, ich finde das jetzt gerade nicht so auf die Schnelle, dieses Erwachsenwerden durch Kinder und Erwachsenwerden durch diese Verantwortung für Kinder und so. Irgendwo hatte ich das. Ist ja auch ein häufig zitiertes Ding. So. Dass Leute nicht erwachsen werden, wenn sie keine Kinder in die Welt setzen. Oder Eltern sind. So, um es mal ein bisschen aufzumachen und nicht in die gleiche Kerbe zu hauen wie. Ja. Aber gerade popkulturell, also so in Filmen und sowas, so der Single-Typ, der sozusagen immer, der überhaupt nicht Verantwortung übernimmt, auch nicht für sich selbst und so. Irgendwie so der liebe Mann auf Partys und schleppt dann irgendwie Frauen ab, ist natürlich alles heterosexuell. So, und dann kommt irgendwie so dieses, muss er überraschend Verantwortung irgendwie für ein Kind übernehmen und dann kommt irgendwie so der große Wandel und irgendwie so das große Umkehren und auf einmal wird irgendwie für sich mehr Verantwortung übernommen und für alles andere auch oder so die große Wende setzt ein. Und dann denke ich mir, du bist, wer du bist. Du bist nicht auf einmal jemand anderes, sondern du bist halt du mit Kindverantwortung. Und natürlich ist es nochmal ein neues Ich kennenlernen und vielleicht auch ein neues Ich definieren. Aber es ist halt nicht so dieses, ich war vorher jugendlich und war dann erwachsen. Ja. Vor allem ist es auch so ein, also ich finde, es ist auch so ein sehr merkwürdiges Überschreiben von so sehr junger Elternschaft. Also es gibt ja durchaus halt Eltern, die oder Menschen, die so junge Kinder kriegen, dass sie halt immer noch jung sind und vielleicht nicht wirklich als Erwachsene zählen können, auch nachdem sie ein Kind bekommen können. Oder Eltern geworden haben. Sind. Oder Eltern geworden sind, genau, auch wieder Ableismus. Genau. Also schon da, auch da spricht wieder irgendwie so diese, ja, aus welchem Bereich da eigentlich gesprochen wird, mhm, oder was an Lebensrealität eigentlich wahrgenommen wird und was nicht. Das ist schon. Ja, also so eben, dass es eben um entweder Heteropaare oder Alleinerziehende geht. Mhm. Ja. So, das ist so noch die, also so, das ist so das Hauptspektrum. Und dann der Rest ist eigentlich sehr doll normiert, mhm, an Gesellschaftspositionen. Ich muss mal kurz raus. Hm. So müsst ihr euch kurz, kannst ja schon mal was Neues raussuchen. Könnte was Neues raussuchen. Ja, mach mal. Wenn du kennst ja, ich würde nämlich mich mal dem Geld widmen. Also das war eben auch eine Sache, was wir ja schon bei dem Anschreiben thematisiert hatten. Und es war eben auch eine Sache, die mich persönlich am dollsten auch erstmal aufgeregt hat, allein für das Anschreiben an uns oder bei dem Anschreiben an uns, aber dann auch nochmal verstärkt durch das Exposé selbst, also durch diesen Text, war eben diese Tatsache von Nicht-Thematisieren von Geld, was eben auch eine sehr machtvolle Geschichte ist. Also zu sagen, oder nochmal andersrum, es geht mir nicht darum, also nochmal andersrum. Klar fände ich es schön, wenn für alles, an dem ich arbeite, ich irgendwie mir meine Existenzsicherung erleichtert werden würde. Gerne finanziell. So, klar wäre das irgendwie praktisch, wenn ich mache irgendwas und ich bekomme irgendwie Geld dafür und nicht nur symbolische Anerkennung. Aber jenseits dessen ist es halt irgendwie, gibt es eben eine Realität, die da momentan etwas, die das verunmöglicht. Und deswegen finde ich es aber wichtig, das halt immer transparent zu machen, weil das Machtvollste ist halt nicht, über Geld zu reden. Ja. Und was Steff sagt. Eben in dem Moment, in dem das halt überhaupt nicht Thema ist, bedeutet das halt für mich, dass ich erstmal in die Position komme, mir erstens Gedanken darüber zu machen, was das denn bedeuten mag. Also ich muss dann sozusagen schon mal, das ist so meine Vorarbeit, die ich dann schon mal leisten kann für dieses Projekt, ist meine Vorarbeit, oder ich fange an zu arbeiten, sozusagen mit meiner Subjektivität, die sich dann überlegen muss, oder ich muss erstmal Zeit und Energie investieren, mir zu überlegen, was bedeutet das, dass da jetzt nichts drinsteht mit Geld, nehme ich das erstmal so an, mache ich was damit, frage ich nach, ob es Geld gibt, dann muss ich mir überlegen, wie viel Geld ich denn eigentlich haben wollen würde, also wie viel müsste ich mir überlegen, wie viel mir meine Arbeit vielleicht wert ist und sowas. Das sind alles ganz schön heftige Prozesse, die eben sehr, um jetzt mal das Wort zu nehmen, klassistisch dann geprägt sind. Also so irgendwie ein Menschen, die materiell, und materiell kann sehr viel Verschiedenes sein, oder so, ja. Da gibt es noch einen besseren Ausdruck als materiell. Monetär? Nee, sehr umfassend. Was mehr so Ressourcen. Genau, ich glaube, es ging mir mehr so um Ressourcen. Oder um. Also alles Mögliche, was dich abfangen kann, was dich irgendwie so ein bisschen schützt. Es ging mir nur darum, irgendwie so klassistische Strukturen zeichnen sich eben dafür aus, dass du halt irgendwie unsicheres Standing auf verschiedensten Ebenen hast, also sozusagen Unsicherheiten, existenzielle Unsicherheiten hast auf verschiedenen Ebenen. Und ja, das ist aber so ein Hinweis darauf ist, dass sozusagen dann die Leute, denen das Thema vielleicht wichtig, also denen das Thema Geld irgendwie, für die das eine Rolle spielt, halt aktiviert werden müssen und sie in der Rolle sind, nachzufragen, heranzutreten. Da hängen ja dann auch gesellschaftliche Normen dran, dass man sich vielleicht auch dafür schämt, dann das zu thematisieren. So. Weil ja dann die Norm ist, dass man das eigentlich nicht thematisieren muss. So, weil zum Beispiel das alle für die gute Sache machen und für die gute Sache macht man das natürlich umsonst. Oder so. Also da hängt einfach unglaublich viel normativer Kack dran, was das angeht. Böse auf Joges geknistert. Sonst machst du auch unterm Tisch das nächste Mal. Ich kann das sonst auch hier immer, ich mach das immer in meiner Bauchtasche auf. Oh, ich hau. In meinem linken Kapuzenpulli. Und deswegen finde ich es halt wichtig, vielleicht, genau, ich mache das mal education-mäßig, so, wie man es richtig macht. Ich meine, es geht hier ja auch um Kapitalismuskritik. Und ja, genau, da bin ich noch gar nicht, aber eben, das, oder nee, eigentlich passt es dazu. Genau, es geht irgendwie um, da drin werden irgendwelche Marx-Lesekreise thematisiert. Irgendwie, es geht um, das Wort Reproduktion wird benutzt. Und Reproduktion ist halt nun mal mehr als irgendwie Kinder kriegen. Sondern geht auch um den ökonomischen Existenzkampf. Ja, nee, danke. Nee, passt ja. Ich hatte das ja auch notiert, eben, dass sowas mit, es geht um Existenzsicherung für sich und für irgendwie Kind und so, dass es eben ein Thema ist. Und dann wird es halt so null auf weiter übertragen oder mal so irgendwie nochmal so ein bisschen konsequent weitergedacht oder auf alles übertragen. Und deswegen ist halt für mich, ist es einfach gang und gäbe oder ist es selbstverständlich, dass einfach in solchen, bei Projekten transparent gemacht werden muss, wie es um das Thema Geld und eventuelle Aufwandentschädigung, Existenzsicherungsthemen geredet wird. Und dann ist es eben egal, ob es dann tatsächlich Geld gibt oder nicht. Das ist total egal. Es geht nur darum, das zu thematisieren. Wenn man irgendwie sagt, hey, wir haben ja dieses Projekt, es ist irgendwie mehr so ein Herzensprojekt, deswegen, wir haben keine Gelder dafür, wir können euch nicht bezahlen. So, wir versuchen irgendwie Strukturen zu schaffen, die das Arbeiten darin irgendwie einigermaßen angenehm vielleicht machen, so. Zum Beispiel irgendwie kein Geld dafür, vielleicht wenig Stress oder so. Nur mal so daher irgendwie überlegt. Aber das halt klar ist von, wir würden euch total gerne Geld geben, aber es gibt halt leider keins. Deswegen können wir auch total gut verstehen, wenn ihr da jetzt gerade gar keine Ressourcen für habt. Aber es ist halt wichtig, das zu thematisieren. Ja. Oder wir können ein bisschen was zahlen. So, sag auf jeden Fall Bescheid. Und je nachdem, wie viele Leute sich melden, werden wir halt das, was uns zur Verfügung steht, irgendwie aufteilen. Oder wir planen eine Soli-Party. Und die Einnahmen daraus irgendwie werden verteilt oder so. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Ja. Und das Schlimmste oder Fatalste ist, es überhaupt nicht zu benennen. Auch nach Nachfrage nicht, ne? Also die Frage nach dem... Stimmt, ich hatte das in meiner Kritik auch reingeschrieben. Bis jetzt kein Kommentar zu diesem Thema. Und das hat mich echt ganz schön gekriegt. Also auch, weil das einfach auch dann gerade ein Thema war. Schon vorher in Bezug auf andere Sachen. Und es war dann einfach so dieses, boah, ey, nee, nicht schon wieder. Also nicht schon wieder ein irgendwie so aktiviert sein und sich zu überlegen, ist es mir jetzt das wert, mich so weiter reinzuhängen und zu sagen, so, ey, ich mach das gerne, aber eigentlich am liebsten nur mit Geld, wenn da irgendwie eine Art von Bezahlung dranhängt. So. Und was ich wichtig finde, ist das, was du vorhin meintest, Steff, dass es alles in dem Text drinsteht. Ne? So diese ganze Kritik an, wie mit Geld umgegangen wird, kommt da immer wieder so hochgeploppt in diesem Exposé. Und das, offensichtlich haben sie es nur geschafft, es in dem Exposé zu benennen, aber nicht umzusetzen auf die eigene Arbeit. Und das ist ja auch klassisch irgendwie. Ne? Ja. Ich meine, oder wenn es jetzt nur um Sachen geht wie, also ich finde es eigentlich immer wichtig, dass Geld auch thematisiert wird, gerade in politischen Arbeiten auch. Wenn es jetzt zum Beispiel nur darum gehen würde, dass sie vorhandene Produkte zusammensammeln würden. Also ich meine, es geht ja auch um, da sind ja auch ein paar Leute involviert, die irgendwie auch im Internet irgendwie viel schreiben oder irgendwie einen Blog haben oder so. Wenn es darum geht, ey, wir würden gerne den Text von euch da reinpacken, ihr könnt, wenn ihr Zeit und Muße habt, nochmal gucken, ob ihr das vielleicht nochmal irgendwie überarbeitet dafür. So, aber wir nehmen nur Sachen, die es eigentlich schon gibt und wollen die zusammensammeln oder sowas. Das wäre ja auch nochmal ein ganz anderer Ausgangspunkt, was so Leute müssen sich nicht viel anstrengen dafür. Weil auch für Leute, die jetzt gerade die Kindverantwortung haben und gerade für Kleinkinder oder sowas, ist es irgendwie, je nachdem, wie die betreuungsmäßig abgesichert sind, ja auch echt ganz schön schwierig, Zeit zu haben, mal eben irgendwie einen Text zu konzipieren und zu schreiben. Jetzt werde ich mal kurz die Küche verlassen. Aber ich habe das Gefühl, das Geldthema ist jetzt auch durch. Das Geldthema ist durch, dann gucke ich mal nach dem nächsten Thema. Das passt aber ganz gut in Anschluss an die Marx-Lesekreise. Nämlich? Ich würde gerne den etwas größeren Überpunkt Adultismus nochmal aufgreifen. Ja, mach doch. Ja, wollen wir kurz warten? Oder? Ja, ich glaube, sonst wird so eine lange Pause. Ja. Also, du kannst es ja mir erzählen. Aber. Genau, anfangen würde ich gerne damit, dass ich schon finde, dass halt in diesem Exposé, wenn über Kinder gesprochen wird, sehr merkwürdig über Kinder gesprochen wird. Also es geht häufig um so, hier, winziges Wesen, völlig wehrloser Mensch, Reflexwesen, also so ganz merkwürdige Beschreibungen von so Babykindern. Von so Babykindern. Auch, dass die halt irgendwie, dass von denen ja auch diese ganze Veränderung irgendwie ausgeht. Also da ist dann dieses Reflexwesen und schon ändert sich halt einfach alles. Ja, es geht nicht darum, ob man vielleicht selbst auch irgendwie was ändert oder so, aber sondern es geht darum, da wir sind Lakaien eines Reflexwesens, also da geht auch einfach nichts mehr. Dann finde ich sowieso, also da es ja offensichtlich um Kinder geht, also es ist ein Text, in dem auch so ein Überthema Kinder sind, wird einfach total aus der Erwachsenenperspektive geschrieben. Ich bin jetzt bei Adultismus. Also es geht nicht darum, was die Kinder machen, sondern es geht darum, was die Erwachsenen machen. Berufsjugendliche sein. Genau, das ist ja auch... Ja, alleine das ist ja schon... Ja. Wäre ja auch nochmal eine andere Diskussion unter so einem Adultismus-Aspekt. Ne? Also was ist denn allein dieses Wort berufsjugendlich, was ist denn eigentlich so problematisch daran? Ne? Irgendwie... Keine Ahnung. Aber irgendwann kommt es halt zu dem Punkt, was Kinder so machen und wie das dann so... also es geht dann doch irgendwann, eben meine ich, es geht nicht, in diesem ganzen Exposé geht es halt nicht darum, was die Kinder machen, sondern es geht immer nur um die Erwachsenen. Und hatte auch nochmal gesagt, dass ich die Wortwahl teilweise ziemlich merkwürdig finde, wenn es so um diese Reflexwesen und diese völlig wehrlosen Wesen und so geht. Also die Sprache ist irgendwie sehr paternalistisch. Und einfach auch sehr... sehr egoistisch, weil es dann wiederum halt immer an diesen kleinen Kindern lief, dass sich alles ändert und alles so schlimm wird und so, aber nicht an den Umgangsstrategien der Erwachsenen oder sowas. Und dann kommt aber dann irgendwann doch der Punkt, an dem die Kinder dann agieren, nämlich wenn sie eine eigene Identität entwickeln. Das habe ich auch noch nie gehört, so wie sie das dargestellt haben. Ja. Sehr spannend. Und da geht es dann halt darum, dass das große Problem ist, dass die Kinder mit ihrer eigenen Identität der Identität der Eltern völlig entgegenlaufen. Nämlich, das muss ich nochmal zitieren, bevor die Kinder im jugendlichen Alter anfangen, bevor sie anfangen, eine Identität aufzubauen. Entschuldigung, es geht nicht darum, wenn sie eine Identität aufbauen, sondern es geht um den Teil in ihrem Leben, bevor sie eine Identität haben. Bevor sie identitätslose Wesen sind. Genau, während sie identitätslos sind. So. Also während sie, bevor sie im jugendlichen Alter anfangen, eine eigene Identität aufzubauen, sind sie mehr oder weniger der Klassenfeind. So. Ja. Über den Satz bin ich ein bisschen gestolpert. Ja, es geht darum, dass... Achso, völlig, vielleicht kannst du den Satz danach nochmal, das glaube ich, der erklärt das so ein bisschen. Völlig angepasst? Völlig angepasst möchten sie das haben, was alle Kinder haben. Erst die Prinzessin Lillifee-Bürste, dann den pinken Scout-Rucksack und dann stehen sie auf Justin Bieber, weil alle Mädchen in der Klasse, ach was, auf der ganzen Welt auf Justin Bieber stehen. Interessant, das habe ich vorhin überlesen, dass es eigentlich nur um Mädchen geht. Achso, naja. Okay. Da wo manchmal, ich weiß ja nicht, wie viele... Ach nee, es geht gar nicht, nur weil alle Mädchen... Ah, es geht um effeminierte Kinder. Ah. Das steht doch da gar nicht, dass sie effeminiert sind, oder? Nein, aber es geht völlig angepasst, möchten sie das haben, was alle Kinder haben. Wobei, da sind sie ja schon beinahe wieder queer. Ne? Erst die Prinzessin Lilifee-Bürste, alle wollen die Prinzessin Lilifee-Bürste haben. Dann den pinken Scout-Rucksack, alle wollen den pinken Scout-Rucksack haben. Und dann stehen sie auf Justin Bieber. Weil alle Mädchen? Weil alle Mädchen in der Klasse, ach was, auf der ganzen Welt auf Justin Bieber stehen. Also in diesem Punkt, eigentlich hab ich das falsch ausgedrückt, sind sie eigentlich sehr, sehr progressiv. Matriarchat. Genau, und erkennen in allen Mädchen der Welt die Zukunft. Das ist schön. Das freut mich. Naja. Und Justin Bieber hat wieder eine Kernposition. Der tut mir auch sehr leid, dass er auch hier wieder dafür eingesetzt wird, um so dass die Verrohung unserer Jugend irgendwie zu demonstrieren. Es ist immer Justin Bieber. Naja. Also, achso, dann muss ich auch weiter reden. Der Klassenfeind. Ne? Genau, der Klassenfeind. Also in dem Absatz oder in dem Unterkapitel geht es tatsächlich dann um Popkultur, um Kinder als KonsumentInnen irgendwie, wobei das ich jetzt irgendwie gesagt habe. Dann fängt es an mit, was wir auch schon mal hatten, irgendwie, dass Kinder eigentlich nur alternative Sachen konsumieren sollen. Das ist jetzt wahrscheinlich so, was die Eltern sich wünschen, was die Kinder machen sollen. Dass es diese alternativen Sachen wenig gibt, dass man nach denen suchen muss, was ja auch irgendwie in dem Anschrieb vorkam, dass wir uns ja schon mal damit beschäftigt hatten und so. Und dann geht es um die Beeinflussung der Kinder durch diesen ganzen kommerziellen Kram, so wie zum Beispiel Prinzessin Lilifee und Justin Bieber. Und wodurch halt im großen Maße halt die Identität der Kinder überhaupt geformt wird. Moment, ich versuche. Nee, es ist ja anders. Nein, hier. Bevor sie eine eigene Identität hatten, sind sie ja der Klassenfeind, aber dann ja nicht mehr. Also das Interessante ist ja, dass es ja eigentlich bedeutet, bis zur Pubertät müssen die Cis-Eltern diese Kinder so weit indoktriniert haben, dass sie dann mit der Entwicklung ihrer Identität nicht mehr dem Klassenfeind angehören, sondern sich von Prinzessin Lilifee und Justin Bieber abwenden, um dann endlich mit den Eltern gemeinsame Sache machen zu können und nicht mehr der Klassenfeind sind. Also das ist ja das, was da drin steht. Ja. Ja. Das heißt, es gilt, die Kindheit irgendwie damit zu verbringen, ihn möglichst die Klassenfeindlichkeit auszutreiben. Ich frage mich ja, wieso in linken Kreisen, auch gerne linksextremen Kreisen, so mit Klassenfeinden umgegangen wird. Ich werde irgendwie abgehört und irgendwie bespitzelt und irgendwie unter Druck setzen, vielleicht auch so ein bisschen. Also das finde ich schon echt eine krasse Aussage. Die Aussage ist schon echt krass. Ja, also ich meine, sowas wie Klassenfeind ist einfach auch ein echt starkes Wort. Ja. Aber auch die Idee, dass man das, also allein die Idee, dass, also ich weiß nicht, wie lange diese Leute schon mit Kindern zu tun haben, dass man ernsthaft, da sind wir auch schon wieder bei so anderen Themen. Das ist jetzt das nächste große Thema, würde ich sagen. Dass sie ernsthaft irgendwie glauben, hier angeblich bis zur Pubertät, ich lasse es mit dieser Identität, das ist lächerlich. Also Entschuldigung, das ist einfach nur lächerlich, dass Kinder keine Identität haben. Also das absolut ist lächerlich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also auch bildungstheoretisch absolut. Da bin ich nicht sonderlich progressiv, wenn ich behaupte, dass Kinder schon vor dem Eintritt des jugendlichen Alters eine Identität entwickeln. Allein davon auszugehen, dass Kinder oder Jugendliche ernsthaft, also dass man sozusagen ernsthaft in der Lage ist, so einen riesen Einfluss auf Kinder zu haben, bis zum Beginn der Pubertät, um sie dann mit den eigenen politischen Ansprüchen, also dass sie dann quasi die eigenen politischen Ansprüche weitertragen, entgegen dem, was da so als Mainstream draußen ist. Das Einzige, was mir einfällt, wie man das vielleicht hinbekommt, ist totale Gehirnwäsche und absolute Abgeschlossenheit von irgendeiner Welt da draußen. Und das kann nicht Sinn sein von dem, was sie da. Also das kann, es kann, ich unterstelle ihnen nicht, dass sie das wollen. Also das ist absolut unmöglich. Und das ist irgendwie. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie Leute darauf kommen, ernsthaft, dass sie das. Dass das überhaupt nur ein Anspruch sein kann, ja, irgendwie an sich selber, irgendwie so mit Kindern umzugehen. ist mir irgendwie ein totales Rätsel. Da kommt ja noch mehr dazu. Also es ist in sich ja auch noch total unlogisch. Also es geht ja erstmal darum, dass sie sich wünschen, dass es halt nur diese ganzen guten Kindermedien gibt. Also die richtigen Bücher und die richtige Musik und das richtige Spielzeug und so. Das ist ja wahrscheinlich auch dann schon auch wichtig für den Bereich vor der Identität, denke ich mal. Und dann kommt aber so diese Aussage, dass die Kinder einfach komplett beeinflusst sind durch den kommerziellen Markt. Also dass sie einfach nur das wollen, was ihnen erzählt wird von der Welt da draußen. Das finde ich halt irgendwie, also da greift ja auch nochmal irgendwie sowas, also sowohl so diese Allmachtsfantasie von, ich muss es schaffen, meinem Kind irgendwie so ein alternatives Wissen irgendwie einzuprägen, als auch so eine Zuschreibung? Nee, Allmachtsunverantwortlichkeit. Ach so. Also mein Kind ist irgendwie, ist völlig egal, was ich mache. Mein Kind, denkt eh nur in Kategorien wie Lillifee und Bob der Baumeister. Also das ist ja irgendwie... Ja. Also ich glaube, ich komme da nicht so ganz... Also das ist so sehr, sehr dichotom gedacht. Und dann aber so dichotom gedacht, dass es sich in sich auch schon wieder total widerspricht. Ja. Nee. Also was es gibt diese eine Erzählung von, die Kinder hängen total an diesen offensichtlich außerfamiliären Werten, so Rosa für Mädchen, Bob der Baumeister für Jungs. Und die denken sie nur, bis sie dann irgendwann ihre eigene Identität entwickeln. Ja, das ist echt. Und also das ist diese so cool. Diese Phase vor dieser eigenen Identität ist offensichtlich aber so, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber weil es ja eigentlich auch in diesem ersten Absatz, bei dem da ja auch widersprochen wird, wenn es darum geht, dass die Kinder das Richtige lesen sollen und mit dem Richtigen spielen sollen und so, klingt es ja trotzdem so, als hätten so Eltern einfach null Einfluss auf diese Kinder. Die sind einfach irgendwie der Feind, bis sie dann irgendwann jugendlich sind und dann geht's los. Oder? Also es ist Wahnsinn, echt. Also das finde ich schon krass, was den Kindern dazu geschrieben wird. Also ja, bei mir ist, ich finde es halt eher auch so dieses schwammige Beschreiben von, ich habe das Gefühl, dass die ganze Zeit halt nur einzelne Sätze aufgeschrieben haben, die sie mit Freundinnen irgendwie schon mal, womit sie sich mit Freundinnen in den letzten 1-2 Jahren unterhalten haben drüber und das dann alles mal so in einen Text reingepackt haben. Und so dieses, und halt dann alles so sehr überzogen reinzupacken, ohne zu markieren, dass es jetzt vielleicht gerade überzogen ist und es dadurch sehr, sehr schwer zu fassen ist. Also so dieses, wir wollen alles richtig machen und wir suchen und wir müssen uns aber anstrengen, um irgendwas Gutes zu finden. Und dann fühlt sich das manchmal so an, als sei irgendwie Kind das Klassenfeind. Und obwohl wir irgendwie irgendwelche Konzepte haben und Sachen zur Verfügung stellen, irgendwelche popkulturellen Medien, die irgendwie anders sind, wollen sie natürlich irgendwie trotzdem auch Mainstream-Sachen haben. So, also ist halt so dieser Wunsch da, der Konsum, eine Kommerzweise, das lässt sich nicht ausklammern. Und dann gibt es irgendwie diesen wundersamen Turn, mit dem der anscheinend irgendwie so auch losgelöst von allen Dingen ist, auch losgelöst vom Individuum und Familienkonstellation oder sowas, dass dann auf einmal eine Identität... Könnte das bitte sein? Es tut mir leid, das ist einfach so bescheuert, mit diesem Identitätsding irgendwie. Das ist, also, aber ja, das ist echt so blöd. Also tatsächlich schreiben sie in dem nächsten Absatz, der dann in dem Kapitel kommt, hinterfragen sie das Ganze nochmal und schreiben dann, ob es denn wirklich so schlimm ist, wenn eine Tochter irgendwie eine ganze Zeit lang nur Pink trägt oder sowas. Ne? Ob das jetzt wirklich irgendwie so den großen Einfluss hat, dass es ja auch Beispiele gibt von Leuten, die das gemacht haben und dann irgendwie dann doch ganz anders geworden sind. Aus denen ist auch was geworden. Aus denen ist auch was geworden, genau. Wo es, glaube ich, schon so ein bisschen durchscheint, wobei da halt problematischerweise auch noch ganz andere Dinge durchscheinen. Nämlich einmal das, was ich irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich in gefühlt jedem Podcast bis jetzt irgendwie kritisiert habe, dass es halt immer um dieses, es muss halt anders sein, es gibt diese Zuschreibung, so Pink Mädchen, Blau Jungs oder so, also Blau kommt hier ja nicht vor, aber es gibt irgendwie Pink ist Mädchen und irgendwie Baumeister ist Jungs Und es muss aber eigentlich anders sein. Also das an sich ist schon mal irgendwie schlecht. Und wenn das passiert, dann können wir uns damit abfinden, weil es vielleicht auch nur eine Phase ist. Und irgendwann wird es aber besser. Das ist schon mal, finde ich das eine total schwierige Aussage, weil das halt... Das ist femfeindlich, ohne Ende. Erstens ist es femfeindlich. Ja, total. Ja. Es ist total femininitätsfeindlich. Und es ist total essentialistisch, weil es irgendwie sowohl so ein schwieriges Mädchensein mit Rosa verknüpft, als auch Rosa an sich irgendwie total problematisiert. Was aber nicht funktioniert, wenn man nicht irgendwie ein sehr großes Gebilde drumherum baut, in dem dann Pink auch problematisch wird, was hier aber nicht passiert. Und was dann noch irgendwie echt problematisches durchscheint, finde ich, ist, dass diesen ganzen Absatz, diese ganze problematische was passiert wann Phase nur an Mädchen abgearbeitet wird. Es geht nur um Mädchen. Es geht einmal um diesen Baumeister, aber es geht eigentlich, und es wird immer mal gesagt, so die weiblichen und die männlichen Vorstellungen, aber es geht im Grunde genommen, wird das alles abgehandelt an so einem Mädchen, rosa, pink tragenden Mädchen Kindheit irgendwie. Und das finde ich krass, weil ich finde das, also ich finde es gerechtfertigt, sich zu überlegen, okay, so das gesellschaftliche Bild schreibt vor, dass Mädchen halt total irgendwie nur auf dieses rosa Zeugs irgendwie abgehen müssen. Und das ist sicherlich problematisch und da ist es sinnvoll, was damit zu machen. Die Gesellschaft schreibt aber auch total krasse patriarchale Strukturen vor, in denen irgendwie Jungs aufwachsen. Und da geht es nicht ein bisschen drum. Also ne, es geht nur um, wie können wir die Mädchen da rauskriegen aus so einem komischen Mädchensein, aber wie man mit so der strukturellen Bevorteilung von Jungs oder so umgeht oder sowas, das kommt überhaupt nicht vor. Oder, naja, vielleicht ist das dann der Ursprung des Macker-Problems der Linken, keine Ahnung. Also bei mir kam das tatsächlich auch so an, was ich vorhin sagte, dass ich halt einfach das Gefühl habe, dass da sehr viele individuelle Geschichten, also Einzelpersonengeschichten einfach drinstehen. Dass da eine Person der Herausgebenden gerade, also eine Tochter hat, die irgendwie sich genauso verhält. Und allein das finde ich auch schon problematisch, irgendwie das dann nicht auf eine andere Ebene zu packen, wo denn dann irgendwie, wie sich das dann nochmal anders umschreiben lässt oder so. Ja. Und auch, was ja auch wieder irgendwie komplett fehlt, war auch so von den... mein Fazit nach dem Wer lebt mit wem kämpft, so dieses Deal with your own shit Teil. Das ist halt irgendwie es geht nur um irgendwelche Konsum- und Kommerzsachen, aber es geht zum Beispiel nicht darum, von wie kann ich Vorbild sein oder wie gehe ich irgendwie mit meiner cis-hetero Identität um in Bezug auf die Kinder, für die ich Verantwortung trage oder die irgendwie in meinem Umfeld aufwachsen oder so. So. Das kommt ja überhaupt nicht drin vor. Nee, im Gegenteil. Das fand ich halt so, also da fand ich es ja so merkwürdig, dass diese Idee entsteht von, die Kinder sind der Klassenfeind, bis zu so einem komischen Moment, wo dann die Identität einsetzt. Und das hatten wir ja auch, diese Gespräche hatte ich auch schon diverse Male. Das ist so dieses ich lebe so für mich irgendwie, ich thematisiere irgendwie nichts mit meinem Kind, weil ich ja an sich irgendwie schon Vorbild genug bin irgendwie. Und das Kind wird sich schon dahin entwickeln, weil ich nämlich so bin, wie ich bin, wird sich mein Kind schon irgendwann dahin entwickeln, dass es auch kritisch ist oder sowas. Da muss ich nichts thematisieren, das kommt dann irgendwie. Dadurch, dass ich irgendwie meinetwegen antirassistisch bin, wird auch mein Kind automatisch antirassistisch sein. Da muss ich überhaupt nicht über Rassismus sprechen. Und dann treffen wir uns zufällig auf Demos dann. Genau. Und dann wird es peinlich. Hä? Vielleicht peinlich dann, weil ich nie über Rassismus gesprochen habe. Ja. Also das vielleicht auch nur so als Seitenverweis irgendwie. Man kann mit Kindern auf Demos gehen und auch auf Konzerte zusammen. Also nur mal kurz, also das nur mal so. Du gibst mal die Erlaubnis. Also Lebensrealität. Ich meine, so, wir waren schon auf Demos zusammen und wir waren auch auf Konzert irgendwie zusammen und das ist irgendwie klar, alles in bestimmten Settings oder nochmal mit anderen Bedürfnissen da dran. Aber das war es halt dann auch. Genauso wie eben auch andere Menschen mit anderen, in anderem Alter, die dann vielleicht schon als erwachsen gelten, auch spezielle Bedürfnisse haben, wenn es um Events wie zum Beispiel Konzerte oder Demos geht, die auch berücksichtigt werden müssen. Die das auch ist, nicht berücksichtigt werden. Ja, es ist halt so ein irgendwie klar. Jürgen macht jetzt eine große Show, dann ein Bonbon zu öffnen. Ach, ich mach's jetzt ganz schön. Unter dem Tisch, mach's unter dem Tisch. Das ist noch viel lauter. So. Dann noch am besten so voll gegen den Tisch dengeln. Gibt's noch Tee? Nee. Oh, okay. Das müssen wir neu machen. Das können wir nicht. Das ist auch laut. Das ist laut und... Wir müssen auch wahrscheinlich irgendwann mal zum Ende. Ich bin kommen. So ein bisschen leer schon langsam, merke ich so. Mein. Okay, hol ich mal, ob ich noch so... Das war auch nur so ein Randverweis eben, was so diese Problematisierung angeht. Wir sind auch schon bei knapp 2 Stunden. Oh, 2 Stunden? Mhm. Also vielleicht noch das mit den Rainbow Families, das war ja auch eigentlich noch ganz schön. Was? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Mhm. Das kommt auch ganz am Ende, vielleicht hast du nicht durchgehalten. Doch, ich habe durchgehalten. Mehrfach. Nur nicht heute nochmal. Aber was mir noch aufgefallen ist, was ich auch total, das wollte ich nochmal sagen, was ich einen total krassen Verweis finde auf dieses, was wir schon mehrmals angesprochen haben, so, was bedeutet es eigentlich, politisch aktiv zu sein? Was bedeutet es, plötzlich erwachsen zu werden mit einem Kind? Das finde ich nämlich total, also das spricht so Bände über Privilegiertheiten, dass Leute das Recht haben, die Naivität besitzen zu können, überhaupt erst dieses Verantwortungserwachsensein-Gefühl erfüllen zu müssen, wenn sie ein Kind haben. Mhm. Und nicht irgendwie schon vorher an Punkte in ihrem Leben gekommen zu sein, wo es vielleicht einfach sinnvoll ist, mal schnell erwachsen zu werden. Unglaublich, echt, also... Ja, oder ein Hineinwachsen in Verantwortungsrollen irgendwie und das auf verschiedensten Ebenen, zu verschiedenen Momenten und sowas, dass das irgendwie nichts ist, was auf einmal passiert und womit du dich auf einmal auseinandersetzen musst. Also dann doch und dann halt eben doch, weil wenn du irgendwie entsprechend privilegiert bist, bist du irgendwie soweit behütet und von Strukturen irgendwie geschützt und kannst auch ignorant genug sein anderen Lebensrealitäten oder gesellschaftlichen Positionen gegenüber, dass du keine Verantwortung außer für deine pure eigene Existenz und deinen Spaß und vielleicht noch irgendwelche Karrieren oder so übernehmen musst. Also, ja, Wahnsinn, echt. Beeindruckend. Und das meine ich schon, also dieses, also was ich jetzt eben gesagt habe, würde ich gerne aber nochmal betonen, dass ich es da auch unter so adultistischen Voraussetzungen schwierig finde, von so einem Erwachsenwerden gleich verantwortungsbewusst werden oder sowas. Ist auch das finde, und das passt ja auch schon wieder zu diesem, unsere Kinder sind einfach nicht identitär bis zu dem und dem Zeitpunkt, das ist echt irgendwie, also haben die schon mal Kinder kennengelernt? Also ich finde es total krass. Ist ja auch ganz spannend irgendwie die Frage, ob also nicht jede Person, die ein Kind in diese Welt setzt, ist in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen. Also auch, das ist ja auch schon wieder so ein Druck, der da fortgeschrieben wird, in dem Moment, in dem du die und die biologischen Vorgänge durchgemacht hast, musst du 100% zu jeder Zeit verantwortlich und verantwortungsbewusst irgendwie handeln und so und es ist, das funktioniert ja auch umgedreht, so dieses, nicht jede Person, die keine Kinder hat, ist irgendwie, also dieser Dualismus, Leute ohne Kinder werden nicht erwachsen, Leute mit Kindern werden erwachsen und alles andere ist sozusagen, ist dann so die Ausnahme, die Nicht-Gemeinden, die Unnormalen, die Erwachsenen, die keine Kinder haben. Ja. Und die Leute, die Kinder haben, auf zum Beispiel biologische Art und Weise irgendwie, oder die dann per Definition erwachsen sein müssen, als aber dann einfach vielleicht nicht sind. So. Aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel nicht in der Lage sind, diese Art von Verantwortung zu übernehmen. Das mit den Rainbow Families? Das war, ist ja, glaube ich, das ist auch echt nochmal so ein Gipfel gewesen von dem Ganzen. Also, da ich selbst jetzt wiederum nicht so viel Ahnung habe von Rainbow Families, würde ich sagen, ist das eine Google-Aufgabe. Als ich das gelesen habe. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, das ist wieder dieser Dreh. Ich bin schon wieder von Regenbogenfamilien ausgegangen, wie man sie so landläufig kennt. Aber nein, stimmt. Ganz am Ende dieses Exposés geht es um Alternativen. Alternative Lebensweisen. Oder alternative Lebensweisen. Mit der Überschrift dann, vom Richtigen im Falschen. Ja, vom Richtigen im Falschen. Sie fangen an, den Tischkanten zu beißen. Ich möchte zu alternativen Familienkonstellationen auch noch ganz kurz einmal zitieren. Es geht um alternative Lebensweisen. Mhm. Und sind die womit alles andere als offensichtlich das hier Beschriebene zählt. Also auch wir, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und sind die Abweichungen wirklich Ausdruck eines emanzipierten Lebens oder vielmehr ein Konservatismus auf Höhe der Zeit? Da geht's um uns, danke. Gut. Das habe ich, jetzt nicht verstanden, das war jetzt ein bisschen zu kurz irgendwie. Das war ein bisschen kurz, ne? Also es geht darum, also es ist nicht so wirklich, erklärt sich nicht so wirklich. Ich gehe davon aus, also sie setzen dem entgegen die Dreierkonstellation Vater, Mutter, Kind. Und hinterfragen dann, ob so davon abweichende Familienkonstellationen eigentlich wirklich emanzipiert sind oder halt eigentlich doch konservativ. Okay. Was innerhalb dieses Exposés Sinn macht, wenn sie sich sonst darüber beschweren, dass zum Beispiel auf den Rainbow Family Treffen die Mütter die Erziehungsarbeit oder die Care-Arbeit erledigen und die Väter irgendwie bis in die Nacht Mantras singen. Es handelt sich nämlich nicht um Regenbogenfamilien im LGBT-Kontext. Als ich dieses Exposé las, kam es ganz am Ende dann zu sogenannten Rainbow Families. Und ich dachte, da kommen sie. Jetzt geht es offensichtlich um die andere Lebensform Regenbogenfamilien, wie ja schwul, lesbisch, trans und so weiter Familien häufig genannt werden. Jedenfalls auch so, also wenn man mal irgendwie guckt, so offizielle Treffen oder sowas. Homosexueller Eltern zum Beispiel laufen dann immer unter Regenbogenfamilientagen oder Regenbogenfamilientreffen oder Grillen für Regenbogenfamilien oder was auch immer, was man sich da so alles ausdenken kann. Da dachte ich also, als ich das gelesen habe, jetzt geht es um Regenbogenfamilien. Lustigerweise hier halt auf Englisch. Nun gut. Hab dann das erste Mal so ein bisschen mich gewundert, als es irgendwie um den Kinderspace ging und die traditionellen Geschlechterrollen doch wieder gelebt werden, weil ich so dachte, das war mir jetzt noch nicht so vorgekommen. Und dann ging es darum, dass die ganze Nacht indische Mantras gesungen werden und da dachte ich, ich war offensichtlich noch nicht auf den richtigen Regenbogenfamilientreffen. Ich habe noch nie indische Mantras gesungen. Habe dann mal geguckt, was Rainbow Family heißt und es ist natürlich überhaupt nicht das gemeint, wovon wir jetzt ausgegangen sind, sondern es geht um tatsächlich so Treffen, in denen alternative Zusammenleben-Konstellationen ausprobiert werden. Ja. In so einem, schon so eine Hippie-Tradition, oder? Genau. Und in welchen Kontext wird das da nochmal gesetzt? Ob das jetzt so, ist das so eine Frage danach, ob das so Alternativen sind? Oder? Genau, es geht ja schon auch darum, also das ist ja schon auch von diesem Exposé auch so ein Pluspunkt, dass sie halt kritisieren, dass diese ganzen im cis-hetero-Bereich geschaffenen Alternativen durchzogen sind von Machtstrukturen. Wobei sie das so nicht ausdrücken, aber sie schreiben halt, es gibt diese Rainbow Family Gatherings oder Treffen, bei denen ist halt die eigentlich so eher so hippie-mäßig und Kinderspace und alles ganz frei und bla bla irgendwie aufgebaut sind. Und es ist dann aber doch so, dass die Typen die ganze Nacht feiern und die Mütter morgens aufstehen und das Frühstück machen oder so. Also da geht's, das ist ja schon sinnvoll in sich. Aber und das ist, glaube ich, auch so das, was dieser Sammelband dann auch machen kann, in so einem ganz abgesteckten Bereich halt alternative Formen des Zusammenlebens zu hinterfragen, wie machtkritisch die eigentlich sind in sich. Also auf bestimmten Machtebenen. Nicht allen, aber einige. Aber war halt irgendwie, für mich war es irgendwie so ein Zeichen von, wie ich da so drüber gelesen habe und so erst dachte so, ah, jetzt kommen nochmal schwule lesbische Eltern. Ah, nee, doch nicht. Völlig andere Welt. Einfach so komplett andere Sphäre. Das war sehr spannend. Also, und offensichtlich auch nicht irgendwie nicht auf die Idee zu kommen, dass, dass dieser Begriff der Rainbow Family möglicherweise auch noch eine andere Bedeutung haben kann. Mhm. Ja, schade, schade. Schade, schade. Und schließen würde ich tatsächlich ganz gerne, wenn wir es noch schaffen, mit diesen Verweisen auf Feminismus und Queer. Weil ich das echt nochmal ziemlich heftig fand. Also, wollen wir das noch einmal in den Text gehen? Und also es geht in dem Text dann irgendwann darum, was ich auch ein sehr wichtiges Thema finde, wie der weibliche Körper im Zuge der Schwangerschaft, wie in den eingegriffen wird. Also da geht es um diese ganzen gesellschaftlichen Machtstrukturen, die sich da insbesondere am schwangeren Körper dann ausleben sozusagen. Ja. Und wenn eine Person schwanger wird, also so Transmänner, die schwanger werden, können wir ja jetzt mal einfach außen vor lassen. Ich glaube, so weit geht das explizit nicht. Es geht ja auch um den weiblichen Körper und so. Es geht halt darum, was passiert, wenn ein Körper als schwanger wahrgenommen wird und was dann plötzlich an so machtvollen Zugriffen stattfindet, was ja auch einfach ein echt wichtiges Thema ist. Ja. Und wie man damit umgehen muss und so. Und dann ist so der Punkt, an dem es dann das erste Mal um Feminismus geht. Auf nämlich, Seite 3? Ja. Nämlich, dass der Feminismus, die feministischen Debatten im Sinne eines Emma-Feminismus da nicht besonders hilfreich waren bis jetzt. Und auch, ich zitiere, der Anschluss an queere oder dekonstruktivistische Theorien scheint problematisch, sobald biologische Realitäten offen zutage treten. Oh Gott. Das war so classy. Was einer der Punkte war, die ich wirklich richtig heftig fand. Mhm. Weil es irgendwie, da kommt so viel zusammen. Das ist ja total krass. Also es ist so ein, der Feminismus macht nichts für uns und Queer macht auch nichts für uns. Und es ist auch so. Und ich habe keine Ahnung von Queer und Feminismus, aber ich sag's mal so. Das ist halt auch so, ich finde die Wortwahlebene ist auch sehr interessant, weil zweimal scheint da drin vorkommt. Also einmal scheinen die feministischen Debatten dafür gerade nichts leisten zu können oder nichts herzugeben. Und es scheint auch so, dass queer und dekonstruktivistisch da keine Anschlüsse bietet. Das ist halt auch irgendwie so schön weit genug von sich weggehalten, dass es jetzt irgendwie die eigene Meinung irgendwie doll widerspiegelt, sondern es ist so dieses, so journalistisch irgendwie so, ist es so oder vielleicht nicht? Ja. Es debattieren jetzt heute hier im Studio darüber, irgendwie so, also so, um sich so auf so eine neutrale Ebene zu setzen. Oder zu stellen, also die Wortwahl fand ich auch so, ja super, irgendwie schon mal auf Nummer sicher gegangen, was das angeht. Ja. Also wir halten fest, Leute, die sich in irgendeiner Art und Weise im queeren und oder dekonstruktivistischen Kontext aufhalten, sind keinen biologischen Realitäten ausgesetzt. Richtig, ja. Ja, richtig. Verstehe. Das sind so ätherische Geistwesen, die... jenseits sind von allen materiellen und biologischen Dingen. Alles und nichts gleichzeitig. Danke dafür. Mhm. Mhm. Gut. Ist gut, ne? Müssen wir da nochmal Aufklärungsarbeit leisten irgendwie? Oder glaubt ihr, das ist... Ja. Ja, wir können das ganz gut stehen lassen, erstmal. Mhm. Okay. Also, wenn wir darauf tiefer eingehen wollen, dann wird es, glaube ich, einfach nochmal... Es könnte eine eigene Folge nochmal werden. Also nur um das nochmal mit dem keine Ahnung nochmal abzuschließen. Sie schreiben danach noch, dass es irgendwie gut ist, da auch irgendwie aus linksfeministischer Sicht was Neues zu schaffen. Mhm. Oder was Neues zu denken. Und in dem Zusammenhang, also eigentlich ist es natürlich gut, was Neues zu machen. Mhm. Immer. Weiterdenken und so ist immer wichtig. Aber in dem Zusammenhang ist es halt irgendwie so, ihr habt nicht mal geguckt, was es eigentlich schon alles gibt. Mhm. Also, ja, genau, also vielleicht auch nochmal, die Rage, die ist schon so ein bisschen älter. Die geht schon so ein bisschen zurück, was ja. so dieses Thema angeht. Und zwar hatte ich mal, das war sogar mal überlegt als extra Podcast-Thema, gab es ein, in den Anfängen des Blogs Fucker Mothers, gab es ein Text, in dem unter anderem auch aufgeworfen wurde, irgendwie, wo sind denn die queeren Theorien und die queeren Texte und queere Positionen zur Mutterschaft? Ja. So, das so irgendwie so halb fragend, halb fordernd. Und ich fand das damals auch frech. Ja. So, ich glaube, das Wort passt halt ganz gut, weil es ist so einerseits so, ja, ich verstehe schon, was du meinst, dass es jetzt nicht gerade konkret was für deine Lebensrealität gibt, aus verschiedenen Gründen, mhm. weil es sozusagen vielleicht nicht queere Lebensrealitäten sind, um die es dann da geht oder mhm. so. Und zweitens so dieses, mach halt selber. Also irgendwie so, es ist deine Lebensrealität, zu der du irgendwie einen kritisch reflektieren musst, irgendwie so. Das können wir andere nicht abnehmen, die eine andere Lebensrealität haben, in dem Sinne. So, klar können die immer mal wieder sagen, so, irgendwie reflektier mal bitte deine Position, aber so, da muss niemand in Vorleistung treten. Ja. Und dann auch so dieses, was du meintest, Joke, es ist einfach schon ganz viel da, ihr müsst nur mal genau hingucken und das irgendwie übertragen. Mhm. Weil den Gedanken, den ich halt auch hatte, mit dem, Moment, aufgeschrieben, genau, was so diese Schwangerschaft mit dem weiblichen Körper und sowas und dass auf einmal irgendwie der Körper so gesellschaftlich verhandelt wird und sowas, ist halt so dieses Ding, Ding, Ding, irgendwie so Körper werden in verschiedenen Zusammenhängen gesellschaftlich verhandelt und ganz krass irgendwie reglementiert und sowas und ja, in Bezug auf Cis, Norm, schöne, hetero, Cis, Körperlichkeiten, weibliche Körperlichkeiten, naja, keine, ups, also so, da kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Schwangerschaft so das erste Mal vielleicht so ein ganz, also dass es halt nochmal so ganz massiv, so eine ganz massive Erfahrung ist, was irgendwie gesellschaftlich so möglich ist an irgendwie an so Dominanzerlebnissen vielleicht auch, oder dass der eigene Körper so reglementiert wird, dass auf einmal so gesellschaftliche Ansprüche an der Reglementierung des eigenen Körpers oder sowas vorhanden werden. Aber es ist halt keine Erfahrung, die einem schwangeren Körper alleine vorwohnt, sondern das sozusagen, da werden ja Koalitionen werden ja möglich, was irgendwie so Körperpolitiken angeht. Ja. Und sowas mit, es gibt, und ohne das jetzt alles in einen Topf werfen zu wollen, sondern eher ein, es gibt Ähnlichkeiten, auf die gebaut werden kann, und es gibt Unterschiedlichkeiten irgendwie, mit denen sich auseinandergesetzt werden kann, aber es ist so dieses, was so die Anschlussfähigkeit angeht, ja. Das ist ja so 2012 auch dieser Wert der Anschlussfähigkeit, die ist halt aber auch vorhanden an den Stellen. So. Und ich würde halt sagen, als Erklärung, wenn diese Koalitionen nicht stattfinden oder von nicht nachforschenden Cis-Hetero-Personen nicht aufgefunden werden, dann ist dieses Exposé einfach mal eine super Erklärung, warum das nicht passiert. Weil es einfach ein Schlag ins Gesicht ist. Das ist so frech, echt. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich dachte gerade noch mal, ob wir diesen Fuckermothers-Artikel vielleicht doch noch mal, also ich würde noch mal gucken, ob wir ihn verlinken, ob der nicht vielleicht doch noch mal eine Podcast-Folge wert ist. Das können wir ja auch ohne Mikrofon noch mal schauen. So gucken irgendwie. Also es hängt einfach noch mal ganz schön viel dran und auch hier können wir ja noch mal einsteigen. Ja. Aber wenn wir jetzt tatsächlich schon so 2 Stunden haben. Ja. Nee, mir wäre es auch eher wichtig, nochmal an den ans Ende was zu hängen. Ja. Und zwar, dass so, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei vielen ankommt, irgendwie so, das schickt man denen irgendwie ein Exposé hin und dann zerreißen die das. Was, das würde ich sagen, wenn das euch in den Kopf kommt, dann unterstelle ich da erstmal eine sehr dominante Position drin, weil irgendwie, wir haben da eine sehr tolle Vorgeschichte geleistet und wir haben irgendwie gesagt, was das mit uns gemacht hat und dass es irgendwie eine sehr verletzende Erfahrung auch waren und so. Das heißt, dass es nicht einfach so ist, dass wir jedes Exposé oder jede Anfrage, die wir bekommen, öffentlich zerreißen. So, das war mir nochmal wichtig festzuhalten. Ja, das ist gut. Und dass ich halt, was so diese Kooperation angeht oder Zusammenarbeiten in Projekten, dass halt, dass ich auch an den Stellen einfach gemerkt habe, was so dieses Alliierten-Ding angeht. Entschuldigung. Dass irgendwie, wenn ich in einer dominanten Position, gesellschaftlich privilegierten, dominanten Position bin und sozusagen andere Positionen irgendwie einladen möchte, sich daran zu beteiligen, an diesem Projekt, dann muss ich verdammt nochmal was dafür arbeiten und nicht die andere Position dafür arbeiten lassen, dass sie Teil davon dann irgendwie sein können, dass sie sich dazu noch mehr anstrengen. Und das, das lässt sich irgendwie auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen machen. Zum Beispiel kann man auch jemanden anfragen und sagen, wir wissen, dass das irgendwie, wir haben hier den und den Fokus aus der und der irgendwie dominanten, privilegierten Position raus und so. Wir fänden es cool, wenn ihr da irgendwie Bock habt, mit dran teilzuhaben oder sowas. Wir wissen, es ist nicht die eigene Position. Vielleicht habt ihr ja irgendwie da Anknüpfungspunkte. Wenn nicht, hoffen wir, dass ihr vielleicht, wenn das rauskommt, trotzdem mal Lust habt, da was drin zu. Also, oder freuen wir uns, wenn ihr trotzdem was drin findet, was euch irgendwie Spaß bringt zu lesen oder was euch irgendwie interessieren könnte. Ich bin zum Beispiel gespannt, ob irgendwas zu Critical Whiteness und Elternschaft drin vorkommen wird, könnte sein. So, also so dieses, so, was so ein, ich, so ein safer Space schaffen angeht. Und das geht halt auch in sowas virtuellen Schreibprojektmäßigen, dass man irgendwie ein safer Space schafft und sagt, hier irgendwie so, ich versuche hier irgendwie, ich seh das ein, dass es nicht einfach so ein neutrales Setting ist, sondern ich mache da was dafür. Ich beschäftige mich vielleicht zum Beispiel vorher mit deiner Position etwas und bevor du dich irgendwie mit meiner Position total krass auseinandersetzen musst oder so, was du eh die ganze Zeit machen musst. Oh nein! Also was so dieses, wir begegnen uns bei Projekten nicht auf gleicher Ebene. Das funktioniert nicht. Und dem muss halt auch gerecht werden. Rechenschaft. Meinst du, ne? Gerecht werden, nee, oder dem muss gerecht werden. Nee, dem muss man gerecht werden. Ja, das stimmt. Wir haben ja irgendwie den Podcast eingeleitet mit, warum wir solche Probleme haben, ne? In so, oder warum wir uns überlegen, überhaupt in heterodominierten Projekten mitzuarbeiten. Und ich würde halt sagen, so dieses Exposé ist zwar relativ krass oder die Geschichte, die da dran hängt, aber es ist halt auch einfach nur ein Erlebnis von vielen. Und es ist ein, gerade in diesem Bereich Familien, Verantwortung für Kinder, wie kann das irgendwie zusammengehen? Haben wir, oder ich spreche mal für mich persönlich, habe ich einfach inzwischen so viel Scheiß um die Ohren geworfen bekommen. Immer aus so angeblich total linken, aufgeklärten, kritischen, alternativen Hetero-Zusammenhängen. Dass das einfach für mich bedeutet, ich schließe mich aus, mit Heteros irgendwie zu Familie was zu arbeiten, aber ich habe ein ganz, ganz großes Warndreieck im Kopf irgendwie, wenn es darum geht, wenn es um das Thema geht, weil es einfach, weil die Geschichten sich wiederholen, die Angriffe sich wiederholen, die Vorannahmen sich wiederholen und mir so viel vorgesetzt wird, so viel abgesprochen wird, da passieren so viele Verletzungen und das ist halt was, was glaube ich, gerade in dem Bereich den Leuten einfach überhaupt nicht klar ist. Sondern die fühlen sich dann immer ans Bein gepisst, wenn wir irgendwas sagen oder so. Und das finde ich, also das finde ich, kommt vielleicht nochmal ganz gut raus. Ja. Durch den Podcast, dass da einfach, dass da einfach eine ganze Menge mehr hintersteckt. Mhm. Ich glaube, was du eben gesagt hast, das fand ich gerade nochmal total wichtig, so dieses so. Es gibt halt Leute, die haben irgendwie diese Privilegien und diese Privilegien verschaffen ihnen irgendwie Energieressourcen, die halt einfach mal dafür genutzt werden können, andere Leute in der Stelle irgendwie zu unterstützen, anstatt von ihnen das zu verlangen, permanent diese Arbeit zu leisten. Ja. Wenigstens mal an den Stellen, an denen sie ernsthaft an irgendeiner Art von Kooperation interessiert sind. Wenn schon nicht sonst die ganze Zeit. Ja. Und ich finde es, das haben wir ja am Anfang gesagt, oder Steff, du meintest das am Anfang, ich finde es total sinnvoll, wenn diese Kooperation nicht geleistet werden kann oder die Unterstützung nicht geleistet werden kann oder der Safe Space, von dem du eben gesprochen hast, nicht gewährleistet werden kann, dass man dann offen damit umgeht und schreibt so, wir machen ein Projekt für die und die Zielgruppe alles andere schaffen wir in diesem Moment nicht. Und das wäre für mich sowas von okay, weil ich einfach wüsste, womit ich es zu tun habe. Ja. Total okay, echt. Das wäre sehr viel ehrlicher als dieses, wir machen mal was zu irgendeinem Thema und laden mal alle dazu ein, die wir noch mit da drin haben wollen, damit wir möglichst gut dastehen. Nein. Für das Richtige im Falschen. Ja. Und können schlecht mit an uns herangetragener Kritik umgehen, was dieses Ding angeht, sondern nutzen unsere ganzen Privilegien aus, um sie möglichst ohne viel Blessuren ja. durch das Projekt durchzukommen. Ich finde, es wirft halt auch nochmal so ganz andere Fragen auf, ne? Irgendwie. Also für mich wirft es auch so Fragen auf, wenn ich mich jetzt beteilige an Projekten, würde ich, glaube ich, gerne wissen, was für Kämpfe da auch drin ausgetragen werden und wie es den anderen geht, die da was beitragen sollen. Oder was gerade ausgeschlossen wird und was nicht. Also ich finde es schon. Es hat halt so Ansprüche von Kollaboration irgendwie, wie kann ein gutes Zusammenarbeiten aussehen und was sind dann vielleicht auch Projekte, in denen es mir vielleicht total gut geht gerade, wo es aber vielleicht auch meine alliierte Position vielleicht auch offen machen würde, entweder zurückzutreten aus dem Projekt oder halt Dinge auch mal anzusprechen oder sowas, ne? Also Dinge zu kritisieren oder. Aber es sind natürlich irgendwie hohe Ansprüche jetzt an so alliierten Arbeit. Aber ich merke, das ist ein offenes Thema. Also da können wir uns noch mal so ein bisschen draufwerfen. Yay. Ja, das war unsere Geschichte mit der Reproduktion und Pop, mit dem Reproduktion und Pop-Sammelband. Aus dem Ventilverlag, haben wir gar nicht gesagt. Oh, das da soll der erscheinen. Ah ja, okay. Im Herbst oder so. Im Herbst 2013. Haben wir jetzt, genau. 2013. Okay. Lala. Musik. Ich hatte ja erst gedacht, ich suche was raus, was so total poppig ist. dann habe ich aber was viel Schöneres gefunden. Und zwar habe ich, was ja auch schon ganz lange mal mein Wunsch war, da mal was von reinzukriegen, aber meistens aus rechtlichen Gründen das nicht möglich gewesen ist, weil ich finde, was so die momentane Musiklandschaft angeht, gibt es gerade wenig, was so empowernd und antreibend und mutmachend ist, wie das, was Suki gerade macht an Musik. Und ich habe was gefunden von ihr und wird der jetzt Englisch oder Deutsch ausgesprochen? Rev Polk, glaube ich tatsächlich. Rev Polk. Die beiden haben zusammen auf, es ist Rev Polk featuring Suki. Die beiden haben zusammen auf einem Album von ihm einen Track aufgenommen und der heißt Mehr als genug. Und der ist Creative Commons und deswegen können wir ihn hinten dran hängen. Juhu. Und er passt super zum Thema. Ja, er passt super zum Thema und ich finde ihn auch echt empowernd, was irgendwie das alles angeht. Und um so ein bisschen aus diesem ganzen Rant euch mit einem etwas nach vorne und kämpferischem Mut irgendwie zu entlassen. Wir sind doch immer kämpferisch und mutvoll. dachte ich, ist das vielleicht echt schön. Also bei uns hat es vorhin schon funktioniert beim Hören. Also kommt gut durch den restlichen Januar. Ja, ja. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ohne Thron, Selbstkritik, Subversion, Aufgaben, Verteilen, Aufgaben, Rotation. Wer macht was? Was erscheint hier wichtiger? Was wird übersehen? Wie machen wir es sichtbarer? Wer entscheidet hier, wer mit welchem Leid leben muss? Schluss mit dem Haupt- und dem Nebenwiderspruch. Und Macht und Unterdrückung sind so komplex. Was hat dieses Schlimme als Gewinner für einen Zweck? Welche Sprache sprechen wir? Wenn wir sagen, wir sprechen, wer spricht denn wir? Zusammen kommen, nicht um anderen zu gefallen, doch zusammen kommen, um zu handeln, zusammen. Aktionen gegen Gegner laufen nicht im gleichen Schema. Irritierender Humor als Unterwanderung ein Thema. Bitte wer, bitte ernst, auch wenn es wie Honig rennt, wie absurd Mensur ist, Menstruationsneid. Genug zugehört und genug geschwiegen. Genug zugesehen und genug geblieben. Genug Menschen, die wissen, was wir meinen. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Und wir geben Props an euch und eure Kämpfe. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Props, Props an euch und eure Kämpfe. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Kraft, Zeit und Lust sind wesentliche Faktoren. Stress und Druck haben in der direkten Aktion nichts verloren. Und wenn man dich bis zuletzt ausreden lässt, hast du das Gefühl, dass man dich auch leben lässt. Scheitern ist kein Drama, Scheitern ist ein Standard. In dem Glauben, alles was wir machen, ist uns wappnet für die letzte Schlacht, bla bla. Nein, es ist kein Drama, das zu merken und zu lernen ist ein Anfang. Alles ist in Bewegung, ständig verändern sich Themen. Als globale Entwicklung, denken ist nicht bequem. Regelmäßig erneuern, was das da mit uns macht. Am Ende so einfach, Reflexion ist ein Grundsatz. Ich kenne auch das Unsicher einfach zumachen. Doch wir lieber Unsicherheiten zulassen. Wir suchen nicht den einen Weg, wir versuchen die Schere zu schließen zwischen Anspruch und Realität. Genug zugehört und genug geschwiegen. Genug zugesehen und genug geblieben. Genug Menschen, die wissen, was wir meinen. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Und wir geben Props an euch, an eure Kämpfe. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Props, Props an euch und eure Kämpfe. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Gewalt hat mehr als ein Gesicht, mehr als eine Faust. Buschkowski, Sarrazin, mehr als eine Schau. Auf der Behörde oder aber auch zu Hause und in der Schule, auf der Arbeit, nach dem Coming Out. Doch wenn Cops Bewegung, Schlagstock hart begrenzen und Nazis auf der Straße um die Straße kämpfen, ist Militanz ein Mittel oder ein Recht. Darum schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft. Es ist kein Gepause für die großen Jungs am Tresen. Kein auf dicke Hose und die Story zum Erzählen. Kein Gemacker für die Macht und das Gefallen. Keine Männersache, sondern Sache von uns allen. Es geht nicht darum, dass sich Gewalt selbst bezweckt oder sie nicht gesehen wird, es wäre selbstgerecht. Nicht darum, antifaschistischen Ruhm zu berechnen, sondern die Logik von Ehre und Mut zu durchbrechen. Genug zugehört und genug geschwiegen. Genug zugesehen und genug geblieben. Genug Menschen, die wissen, was wir meinen. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Und wir geben Props an euch und eure Kämpfe. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Props, Props an uns und unsere Kämpfe. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Genug zugehört und genug geschwiegen. Genug zugesehen und genug geblieben. Genug Menschen, die wissen, was wir meinen. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Und wir geben Props an euch, an eure Kämpfe. Genug, mehr als genug, um es zu teilen. Props, Props an uns und unsere Kämpfe. Genug, mehr als genug, um es zu teilen.